Ein kleiner Hinweis vorab. Alle Filme, die hier in diesem Podcast besprochen werden, bei denen handelt es sich natürlich um die offiziell deutsch lizenzierte FSK-Fassung, sei es FSK 16, FSK 18, vielleicht sogar FSK 12, man weiß es nicht, aber es sind auf jeden Fall nur diese Versionen gemeint und keine andere. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des MTV Game One Plauschangriffs. Ich bin der Simon. Ey yo, check den Scheiß, ich bin ganz heiß, ich bin Etienne. Kennt ihr noch den Spruch hier von The Office? That's what she said. Ich bin der Wolf. Nein, das war der Gregor. Ich bin der Gregor. Das hätte ich gesagt. That's what she said ist doch von Gregor. Zum Beispiel, das hab ist ich das wieder alles falsch Was denn? Egal, den Take nehmen wir jetzt trotzdem. Den Take nehmen wir trotzdem. Ja, ist klar, Simon. Also, wer uns schon mal gehört hat, kann, glaube ich, unterscheiden, wer sein könnte, eventuell. Wir haben uns heute zusammengefunden zu einem Thema, was wir ja eigentlich schon mal angefangen haben vor etlichen Wochen und uns gesagt haben, das hat uns so gut gefallen, dass wir das zu einer regelmäßigen Serie ausweiten wollen. Rennspiele. Also jetzt nicht. Rennspiele Teil 3. Nein, nein, endlich. nicht abschalten. Was hast du? Rennspiele ist der erfolgreichste Cast von allen. Ernsthaft? Nee. Aber wie du dich gewundert hast. Ja, das hätte mich jetzt wirklich sehr erstaunt. Denn nee. Heute geht es um was viel, viel Spannenderes. Genau. Viele Leute haben schon danach geschrien. Viele haben schon danach geschrien und auch, wir haben es ja eigentlich im Cast ausgeführt, dass es jetzt keine Reihe werden wird, die wir direkt nacheinander machen, sondern da bietet es sich ja an, dass wir alle paar Monate, je nachdem, wie es sich anbietet, da uns zusammensitzen, das machen. Horrorfilme, zweiter Teil. Na, endlich mal. Was kam dazwischen? PlayStation und noch irgendwas? PlayStation, oder noch irgendwas die Rollenspiele hatten wir vorher. Ich glaube, PlayStation ist es jetzt nur gewesen. Ich glaube, dann war es nur PlayStation. Ja, vier Teile. Und ich habe mich schon gefragt, wann geht es denn endlich mit Horror weiter? Ja, du, hier sind wir heute. Ja. Hey, heute geht es dann mit Horror weiter. Was ich sehr, sehr lustig fand, unser Grudge-Geräusch am Ende. Ja, das kam sehr gut an, ne? Das kam sehr gut an. Ja. Eddie war das. Machen wir mal. Jetzt muss ich mal. Ja. Ja, man kriegt es nicht immer hin. Ja, das Geräusch. Ey, das hättet ihr auf Video sehen müssen. Trademark. Vier erwachsene Männer. Ja. Übrigens, da kann ich auch noch gleich kurz was dazu erzählen. Ich habe eine Mail bekommen zu dem Geräusch dort. Da hat uns jemand gefragt, der macht einen Kurzfilm und gefragt, ob er diesen Soundeffekt benutzen kann. Für seinen Kurzfilm? Wenn er reich wird, irgendwie der nächste Pixar-Man, dann will ich Kurzfilm. Meinen Anteil. Ja, irgendwie so ein... Wahrscheinlich, wir wollen Tantiemen eigentlich haben. Also wenn du es benutzt hast, dann bitte schön Credits und alles drum und dran. Dann, musst aber noch bei der GEMA anmelden, glaube ich. Ja, GEMA nach Hause, wird er wahrscheinlich sagen. Aber das der Kinderchor von Another Brick in the Wall, Pink Floyd, hat bis heute nie Geld dafür bekommen. Fällt mir gerade so ein, wo es um Tantiemen ging. Ich glaube, Eddie, das wird dir genauso passieren. Der wird scheiß... Ich werde Frauen in der Disco treffen, die sagen, was machst du beruflich? Ich sage, ich habe nichts gemacht, ich habe das hier erfunden. Du hast nicht mehr erfunden. Und sofort wird sie einen wild um sich vögelndes Feuchtbiotop. Du wirst dann irgendwann in der Gosse landen und sagen, ich war der, der es erfunden hat, verdammt nochmal. Ich gehe vors höchste Gericht. Nee, aber wir haben es ans Ende der letzten Folge nochmal eingespielt für gefühlte 15, 20 Minuten. Was ich sehr lustig fand, einige Leute hören die Casts ja gerne zum Einschlafen. Und stell mal vor, jemand ist eingepennt bei dem Cast, ja, und dann wacht er auf und dann läuft dieses Geräusch für so 10, 15 Minuten mit. Ich kann aber auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie man bei diesen Top-Podcasts einschlafen kann. Das ist mir völlig unbegreiflich. Da pumpt doch das Adrenalin durch die Wehen, wenn man uns reden hört. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass es so ist, dass man den Cast schon 10-mal durchgehört hat und sich wohlig der angenehmen Bekanntheit dann hingibt und sagt, guck mal, jetzt erzählen Sie gleich das hier, ach, ist das schön. Und dass das dann passiert. Das ist eine plausible Erklärung. Ja, das ist total, total locker. Eine mindestens. Aber wie wir im letzten Cast ausgeführt haben, wir haben über spezielle Horrorfilme gesprochen, einige unserer Lieblingsfilme. Da haben wir natürlich am Ende gemerkt, gefühlt über 5 Filme gesprochen und bei weitem noch nicht irgendwie dort angelangt, dass wir selbst ganz, ganz große Klassiker nicht mal angesprochen, ganz, ganz kleine super Geheimtipps und so weiter. Speziell Simon, der gar nicht dabei war, hat gar nichts angesprochen. Das stimmt. Ich habe ihn mir, glaube ich, zweimal sogar angehört, weil ich mittendrin dann ausgestiegen war und was anderes gemacht habe, weil der ging ja auch eine Weile und dann später nochmal eingestiegen bin und alles nochmal gehört habe. Ja, gut gemacht. Danke. Ja, danke. Aber ich dachte auch oft, ah, da hätte ich auch gerne noch was. Wenn man schon mal dabei war, will man ja dann auch immer noch am liebsten was sagen, wenn man den Podcast von jemand anderem hört. Man will noch was dazu sagen. Wird euch beinahe eine Mail geschrieben. Ein Comment hättest du da lassen sollen. Ich wollte nur ganz kurz sagen, auf deine Mails. Wenn ihr dieses Geräusch hört, dann kratze ich mir mit dem Mikrofon die Nase. Also nicht wundern. Ja, es ist, wir werden nicht gerade von irgendeinem Geist befingert hier gerade alle. Ja. Dann kratzen wir mit dem Mikrofon den Schritt. Ja. Aber wir werden das heute ähnlich machen wie beim letzten Mal, relativ freeform hin und her gehen von einem Film zum nächsten und uns daran festhalten und hören, okay, wie Wolf wieder Geschichten erzählt, wo Leute schmelzen und er Angst bekommt. Ey, das war ganz schlimm. Mach dich ja nicht drüber lustig. Ja. Du Pussy. Ich hab Heavy Metal damals nicht gesehen, erst viel später. Deshalb wird's aber echt Zeit. Deshalb hatte ich mich nicht mehr geschockt. Müsste ich ohnehin mal auf die Spur der guten Musik bringen. Brian Adams und so, das geht nicht mehr, ja, Gregor. Ja, das, du weißt, das ist einfach nicht mehr. Ich finde wirklich, das auch, wird ja auch nicht aktueller. Du darfst den Meister nicht beleidigen. Den Meister, allein diese Wortverbindung. So. Brian Adams, den Meister. Okay, jetzt aber mal zu, was wollen wir nochmal? Was ist das Thema Horrorfilme? Horrorfilme. Wolltest du gerade was kurz sagen, Ede, oder? Ja, ich wollte noch... Du wolltest mich nur dissen wahrscheinlich, ich wollte was zu Brian Adams sagen, aber lass uns das hier mal... Lass uns das ist eine andere Art von Horror. Aber lass uns das für den großen 8-Stunden-Brian-Adams-Podcast aufbewahren. Das wird ja immer alleine sprechen. Ja, mit Gregor und Gregor. Ja, mit allem selber eingespielt. Also, wollen wir mal einen guten Einstiegspunkt für die ganze Geschichte finden? Wir haben natürlich jede Menge verschiedener Sachen durchgesprochen und uns natürlich über die Anfänge des Horrorgenres und spezielle Meilensteine dort ausgelassen. Eine Sache, die mir in den letzten Tagen wieder im Kopf herumgespukt ist, weil jetzt speziell bald, ja, eigentlich der Teil ansteht, nachdem keiner gefragt hat, Teil 4. Damals von Wes Craven, Mitte der 90er, die Dekonstruktion des Horrorgenres passiert mit Scream. Was? Ja, die Dekonstruktion, weiß ich nicht. Aber eigentlich ein bisschen doch schon, oder? Ja, ja, oder? Also ich würde eher sagen, er hat das Genre, das er quasi mit Halloween selber mehr oder weniger geprägt und erfunden hat, hat er... Es war Carpenter, oder nicht? Halloween war... Ja, Wes Craven. Ihr hättet ja jetzt aber das Gesicht von Eddie trotzdem, sehen. Es geht ja trotzdem um typische Horrorfilme. Es geht um alle Klischees da. Ja. Ich meine, ich habe den Satz falsch ausgedrückt. Ja. Was ich meinte ist, das Genre, das John Carpenter mit Halloween quasi begründet hat, und genau das. Rede weiter. Er kann kaum noch reden vor Grinsen. Und jedenfalls Wes Craven. Gut. Nein, also Scream ist ja... Das Geile bei Scream ist, dass es einerseits eine Persiflage ist oder eine Hommage. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch wirklich ein ziemlich teilweise düsterer und krasser Horrorfilm. Ich erinnere da nur an die allererste Szene, als ich das erste Mal gesehen habe, wo Drew Barrymore in der Küche ihren Popcorn macht, tausendmal verarscht, durch Scary Movie ins Lächerliche gezogen. Aber wenn man sie wirklich das erste Mal geguckt hat in der Uncut-Version, ich fand das unheimlich krass, als sie dann quasi aufgeschlitzt und nicht mehr sprechen konnte, zur Tür kriecht oder robbt und im Hintergrund die Rettung im Prinzip zu sehen ist, nämlich ihre Eltern, die gerade reinkommen, und sie hat aber nicht mehr die Kraft, ihre Eltern um Hilfe zu rufen. Und das fand ich von der Idee her und auch von der Ausführung eigentlich ziemlich krass, da muss ich sagen. Und damit fängt der Film ja auch an. Und dann kommen die Eltern raus und sehen dann noch irgendwie den anderen Typen da hängen oder aufgeschlitzt am Baum, ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie. Nee, ich glaube, er war doch gefesselt auf dem Gartenstuhl. Aber irgendjemand hängt auf dann draußen. Ja, sie selbst, sie hängt dann da und die Eltern kommen angerannt und sehen sie da so hängen. Genau, und das fand ich halt voll ultra krass. Und dann fängt erst der Film im Prinzip an und wird von dem Moment an eigentlich auch lockerer. Also das ist eigentlich schon, die Eröffnungssequenz von Scream ist eigentlich das Schlimmste am Film. Ja, ich fand auch, zu Recht, ein absoluter Klassiker. Also von allen Scream-Filmen, heißt von allen, es gibt ja nur drei. Aber fand ich den Einstieg vom ersten, fand ich bis heute noch unfassbar geil. Und ich muss auch sagen, ich habe vor ein paar Monaten nochmal Scream geguckt, so aus Langeweile, und die sind immer noch gut. Die machen echt immer noch richtig Spaß. Also bei vielen anderen Filmen, wie selbst bei Halloween, wenn man den jetzt zum allerersten Mal sieht, der ist halt schon, man merkt ihm so das Alter an. Also bei einigen Filmen, da zieht vielleicht nicht mehr alles nach einer gewissen Zeit. Aber Scream, ich finde den immer noch unglaublich spannend. Der hat echt einen geilen Soundtrack, der ist gut gespielt. Den ersten aber meinst du auch noch, ne? Ja, also dann werden sie ein bisschen schwächer. Den zweiten fand ich, und der dritte war dann wieder gar nicht so schlecht. Aber der erste ist halt nach wie vor einfach, der hat so eine Duftmarke gesetzt. Er kam zum richtigen Zeitpunkt auch eben, ne? Also ich würde nicht, total, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass der... Genre war doch tot bis dahin, oder? Also, ja. Also es kam eigentlich nichts mehr raus, so. Ja, der hat Slasher zurückgebracht. Genau. Und dabei aber obwohl er es eigentlich beerdigen wollte, weil alle Regeln von Horrorfilmen werden da ja analysiert und thematisiert und dann Könnte man annehmen, dass danach alles gesagt ist zum Thema Horrorfilm, man kann sie nicht mehr ernst nehmen, weil, weißt du? Aber es gab doch eigentlich auch gar keine Horrorfilme. Was kam denn vor Scream oder so groß an Horrorfilmen? Dann war Scream 99, ne? Ja, also, du warst ja gerade in der Phase, wo alles nur Direct-to-Video-Sequels von alten Horrorserien dann angelangt war. Da hattest du deine Jason-Szenen und ja, klar, Freddy aber so im Kino war Horrorfilm im Prinzip tot. Nichts Großes, ne? Da kam echt nichts. Das war wie eine andere Zeit. Du hattest, Scream war 94, ne? Das letzte Große, was du in Horror in Sachen Kino sagen könntest, halbwegs wäre Schweigen der Lämmer wahrscheinlich gewesen. Das war 94 ja war der schon. 94? Scream war 94. Ach, Quatsch. Ne? No. Ich würde sagen 99. Quatsch. Also 94 hat Games World angefangen. Quatsch. Oder 97. Ja. Dann sage ich 97. So aber nicht früher. Das kann doch. Nee, weil ich prüfe das jetzt mal. Wir prüfen das sofort nach. Auf jeden Fall, um diesen Punkt nochmal aufzugreifen, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass das eine Dekonstruktion ist. Das ist mehr so ein. Ja, wie du es gesagt hast, Eddie, so ein augenzwinkerndes. So ein bisschen Vorführen von diesen Klischees und von den Regeln. Also, das gab es ja vorher nicht. Mittlerweile ist es ja irgendwie auch Standard, dass. 96. Lag genau dazwischen, siehst du, verdammt. Ja, genau in der Mitte. Also haben wir beide Unrecht und Recht. Quasi, ja. Naja, gut. Es gibt automatisch mir Recht. So gesehen schon, ja. Kann man deine Logik kann man nicht widersprechen, aber viel bitte weiter aus Wort. Nicht gegen argumentieren. Ich wollte sagen, mittlerweile ist es ja irgendwie auch Standard, dass Figuren irgendwie so eine gewisse Metaebene betreten. So. Also die zitieren dann auch wiederum Filme und reden auch so von Regeln. So, das gibt es mittlerweile in Horrorfilmen, in Actionfilmen. Kommt es immer wieder vor. Hey, das ist wie damals in diesem coolen Film. Ja, das ist jetzt die neue Ebene, die einfach drüber gelegt wird. Jetzt muss ein Film das auch haben, so. Aber das, also in der Form gab es das vor Scream nicht so richtig. Also da wird es auch schon Filme gegeben haben, die so mit so Klischees spielen. Aber so einen großen Mainstream-Horrorfilm, so einen richtigen Erfolg, der das so gemacht hat, so das erste Mal, sich so ein bisschen aus diesem Horroruniversum rauszubewegen. Vor allen Dingen haben die ja in Scream Halloween geguckt. Das ist ja eigentlich schon ziemlich super geil. Also in Scream schauen die Halloween und sagen, die haben Sex miteinander, dann werden die auf jeden Fall einer von denen verrecken. Und gleichzeitig hält sich an die eigenen Regeln auch. Ja, also das schon, fand ich schon auch lustig, weil das natürlich auch dann so ein Unwohlsein im Zuschauer weckt, weil er weiß jetzt, der Regisseur weiß, dass ich Bescheid weiß. Und mit diesem Wissen weiß ich wiederum, dass er natürlich mich aufs Glatteis führen wird, ja. Hat man das verstanden? Es ist ein schwieriges Konstrukt, das aber logisch ist. Killer auch immer so bei Scream, das Ding am Ende. Genau. Ja, also das ist immer noch abstruser. Also das ist nichts anderes als eine Folge Scooby-Doo. Nenne ich ihn nicht wirklich. Ja, mit echten Morden. Ja, Sarah Michelle Gellar im zweiten Teil auch. Die war ja auch bei Scooby-Doo. Ihr habt das geguckt? Meine Schwester hat sehr oft geguckt. Scooby-Doo. Okay, die Serie vielleicht, aber den Film dachte ich auf keinen Fall. Nicht. Nur mal ganz meine kleine Schwester fand es damals sehr toll. Den hat sie, glaube ich, 40 Mal geguckt oder sowas. Den Scooby-Doo-Film, ganz, ganz schlimm. Und genau, das war dann ein Einstiegspunkt, Gregor, weil er jetzt demnächst Scream 4 erscheint. Genau. Und ich muss sagen, okay, ich habe mich auch beim A-Team geirrt, der war auch scheiße. Aber ich habe bei Scream 4 echt ein gutes Gefühl. Echt? Schon deswegen, weil echt alle wieder mit an Bord sind. Also Wes Craven macht Regie. Neve Campbell ist dabei, hier David Arquette, also die ganzen alten Hasen und das Skript von Kevin Williamson, der Faculty hat er gemacht und noch irgendwas. Also waren jetzt keine Oscar-Gewinner, aber so ein Typ, der zumindest weiß, wie das Genre funktioniert und ich habe da relativ hohe Erwartungen. Ich glaube, wenn das wieder mit so einem gewissen Augen, mit diesem typischen Scream-Humor gemacht ist, wenn man so alte Punkte aufgreift, so den Fans noch ein bisschen Futter gibt, also das Geile ist ja, dass dann schon kann es funktionieren. Im dritten Teil haben sie es ja auch schon auf die Spitze getrieben, dass du im Prinzip dauernd auch, also Scream hat ja auch so ein bisschen diese Jumpscares, wie sie heißen, also diese die Musikschnitte. Ruckartigen Schocksequenzen, dass plötzlich einer da ist und du erschreckst, du kannst gar nicht anders. Oder weil die nicht Musik da ist. Man erwartet. Und bei Scream 3 haben sie ja dann schon so damit gespielt, dass du im Prinzip es erwartest und dann ist aber hinter der Tür doch keiner. Klassische Szene, wo sie es auch immer wieder, mittlerweile in fast jedem Horrorfilm, einer steht am Waschbecken und guckt in den Spiegel. Ja, und dann geht er nach unten und alle sagen so, und jetzt steht gleich einer hinter ihm oder so. Und da kann man ja dann das beliebig variieren. Steht dann jetzt wirklich einer da oder steht er nicht da? Und steht er erst beim dritten Mal da? Und dieses, wann der Jumpscare kommt, ist eigentlich mittlerweile das Interessante. Es ist nicht die Frage, ob man erschreckt wird, sondern im Prinzip ist es das Ziel des Regisseurs, dem Zuschauer doch immer wieder in Sicherheit und Unsicherheit zu wiegen und dann ihn zu erschrecken, wenn er eben nicht damit rechnet. Ja, alle Permutationen sind ja fast schon durchgegangen worden, dass da sich immer wieder was obendrauf überlegt werden muss. Wie weit kann man es machen, bis es irgendwann lächerlich wird? Vielleicht jetzt? Das ist bei Final Destination. Ja, ich weiß auch nicht, so, du denkst, ist das Feuer? Nee, warte, darf ich Messer? Nein, natürlich noch nicht. Da können wir, glaube ich, auch ganz... Das Taschentuch. ganz gut dorthin hinübergehen. Also Scream 4 bin ich gespannt. Ich hoffe, dass er mich positiv überraschen kann, weil ich vom zweiten und dritten relativ enttäuscht war damals, aber ja, das waren jetzt auch über 10 Jahre oder fast 10 Jahre, die dann dazwischen lagen. Final Destination war ja einer, der im Kielwasser danach gekommen ist von vielen Filmen, wo Scream ja ein bisschen wieder die Lust am Slasher, Horror, hier 10 kleine Jägermeister, nennen wir es mal hier so, Genre, wo einer nach dem anderen abgeschlachtet wird, wiederbelebt hat. Final Destination hatte verglichen mit vielen anderen Sachen aber dann doch ein recht ungewöhnliches Konzept. Ja. Ja, also eigentlich, der Story-Aufhänger war halt noch bekloppter als in jedem x-beliebigen Slasher, wo die Motivation des Killers ja ohnehin schon mal grenzwertig ist, weil ihn irgendwie seine Highschool-Liebe vor 20 Jahren nicht mit zum Ball genommen hat, dreht er jetzt durch und bringt Frauen um, die eine ähnliche Haarfarbe haben, so weißt du? Ja, in deiner Welt vielleicht, Simon, aber wir reden hier von... Irgendwann vielleicht. Weißt du noch damals, als du mir... Ach, du weißt es bestimmt nicht mehr. Irgendwann. Und jetzt ziehst du durch die Straßen nachts. Ja, Du wirst es als Erster erfahren. Ich freue mich wirklich auf deinen Besuch. Genau, und bei Final Destination ist es halt irgendwie kein menschlicher Killer, sondern der Tod selbst, der versucht, sich die Leute zurückzuholen, die ihm quasi von der Schippe gesprungen sind. Also da gibt es ja die sehr berühmte Einstiegsszene im ersten Teil, wie diese Schulklasse da in den Flieger steigt, um nach Paris Studienfahrt oder so zu fliegen. Und er hat dann die Vision, dass das Flugzeug abstürzt. Und es läuft halt auch ab wie der normale Einstieg in so einen Film. Also die ist nicht klar, dass es nur eine Vision von ihm ist. Das dauert so 20 Minuten. Er sieht so erste Anzeichen, wird total nervös und später geht das Flugzeug dann wirklich in so einem Feuerball runter und 1000 Leute sterben. Und dann schreckt er so auf und du siehst irgendwie, das war nur eine Vision von ihm und er verlässt daraufhin das Flugzeug in Panik, nimmt noch ein paar Leute mit und der Tod in der Logik der Final Destination Filme, der Tod kann das nicht akzeptieren, dass Leute ihrem Ende quasi entflohen haben. Was erlaube dem Klassener? Ey, ja, holen die sich dann wieder. Stinksauer. So, geh du mal als nächstes duschen. Wir werden sehen, wer ausrutscht. Da wollen wir mal sehen, mein Freund. Übrigens, das ist nämlich genau auch einer der Tode da drin, die ich echt heftig finde. Weil, im ersten Teil, ne? Mit der Dusche, mit dieser Schnur. Wo der eine Moment kommt, der den Film ruiniert, meiner Ansicht nach. Und zwar, vielleicht erinnert, ich habe ihn halt wirklich gerade erst vor 2 Tagen gesehen. Und da kommt er ist im Bad und man weiß halt nie, er rasiert sich und schneidet sich sofort. Und man denkt, Man denkt jedes Mal so, Und dann ist aus dem Klo Flüssigkeit, so diese blaue Flüssigkeit, die da drin haben, und geht so über das Bad und so an seine Füße und dann macht er was mit Strom und die ganze Zeit denkt man, auf jeden Fall am Ende tappt er da rein und rutscht aus und knallt in die Badewanne und wickelt sich so irgendwie so eine Schnur vom Vorhang irgendwie um den Hals und kriegt dann aber die Füße nicht irgendwie in der Badewanne gerade und er hängt sich dann da, ja. Und dann geht aber, und das finde ich dumm, diese Flüssigkeit wieder so zurück, sodass man das nicht nachverfolgen kann. Und das ist so dumm, weil er ist ja trotzdem noch, der hängt ja trotzdem noch da, man weiß genau, der muss irgendwie nicht mehr die Füße hochkriegen, weil... Spuren verwischen Aber es war so, genau, das macht der Tod nicht, Spuren verwischen. Aber das ist auch meiner Meinung nach der größere Schwachpunkt. Also ich finde gar nicht mal bei Final Destination, also die Idee an sich, dass die halt durch ein Déjà-vu oder irgendwie so, durch eine Vision, dem Tod von der Schippe springen, aber man dem Tod halt nicht entkommen kann, dass das dann halt irgendwo anders passiert, das finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Aber dass das so eine, ich sag mal, so eine leicht übernatürliche Note annimmt, beziehungsweise dass der Tod fast schon eine Persönlichkeit bekommt, ja, also nach dem Motto, der ist jetzt wirklich, ach, verdammt, jetzt werde ich es aber da versuchen und dass sie dann versuchen, gegen den Tod vorzugehen und er hat eine Liste und eine Pattern, nach der er geht, da verwässert sich diese Idee im wahrsten Sinne des Wortes, da wird es dann nicht mehr so cool, weil irgendwie, also es ist halt der Tod und wenn du es wirklich schaffst, also wenn du den Gedanken weiterspinnst, dass du ihm von der Schippe springen kannst, nur wenn du dich schlau genug anstellst und es einfach raffst, wie er es macht, dann kannst du ja ewig leben. Und das nimmt dem Ganzen irgendwie so... Du hast das Tagebuch des Todes gefunden und weißt immer... Ja, so funktioniert... So arbeitet der Tod. Nicht mit mir. Es waren vor allem auch teilweise sehr offensichtliche Zeichen, die ihm gegeben wurden. Also ich erinnere da an eine Szene, wo der Typ, der halt alles irgendwie checkt, dann irgendwie daheim sitzt und sie sind gerade von diesem Flugzeugding irgendwie zurück. Und dann eine Eule und er wirft eine Zeitschrift gegen die Eule und die Zeitschrift knallt in den Ventilator und der Ventilator zerschneidet die Zeitschrift und ihm wird dann so ein Zettel aufs Bein gelegt, wo Todd draufsteht, was halt sein Kumpel ist, der dann gerade in der Badewanne irgendwie erhängt wird. Und es ist halt schon sehr so, okay, na gut, denn also es war schon sehr offensichtlich, es waren nicht wirklich die Zeichen, sondern man hat sie ihm förmlich auf den Körper geschrieben. Hier, da, denk mal an den. Also es war ein bisschen sehr, nicht subtil. Ich fand den so nett, also ich kann mich erinnern, ich habe den damals sogar in der Sneak gesehen, so irgendwie hat noch keiner von dem Film gehört und ich fand ihn schon okay, also die Story war natürlich bekloppt, aber der hat ja schon ein paar ganz nette Todesszenen, also die waren ja wirklich so sehr, sehr in sadistisch ausgearbeitet. In zwei waren die echt noch mal krasser. Beste Todesszene im zweiten Teil, wo der eine Typ einfach in der Glasscheibe... Absolut. Der Junge vor allem, das ist ein kleiner Junge, glaube ich. Und einfach zerplatzt an dieser Glasscheibe. Batsch, weg ist er. Ja. Die habe ich mir wirklich auch im Bild mal angeguckt. Weil ich nein, jetzt das klingt so... Wir sind alles normale Menschen hier übrigens. Ich wollte nur sehen, wie sie es gemacht haben, weil das sieht so realistisch aus und man denkt, wow, was habe ich da gerade gesehen? Und der spratzt also da einfach wirklich... Ja, es ist Gebrösel, ganz traurig. Aber dann später wurde die Serie halt mit Teil 3 und war der letzte, der vierte jetzt? Der 3D? Ja, also Final Destination, der 3D-Film hieß ja Final Destination, ich glaube, es ist der offizielle vierte Teil. Ja, genau. Und sollte angeblich der letzte sein, aber die haben die nächsten natürlich gleich schon wieder angekündigt. Final Destination ist der dritte und der vierte heißt wieder The Final Destination. Gab es da nicht noch einen dazwischen? Es gab Final Destination 2. Genau, dann den dritten dann, auf der Achterbahn, wo die Achterbahn im Gleis war. Der vierte war der letzte. Nur noch The davor gekriegt, weil der erste Teil hieß Final Destination und der letzte, der rauskam, hieß The Final Destination. Also okay. Ja, aber der letzte war der 3D-Film. Genau. Aber war das ein Remake so quasi? Nö. So Reimagination war einfach Fortsetzung. Okay. Ja. Aber auch mit so einem ganz schlechten 3D-Effekt. Also die sind echt, nach dem zweiten, den fand ich noch so okay, aber der zweite dritte war halt schon... Der zweite hat die Todesarten. Ja. Also der war da ausgefeilter. Ja, man wusste schon noch Spaß, was die Zuschauer erwarten. Sie haben halt später diesen typischen Fehler gemacht, das konnte man eigentlich auch schon absehen, dass es natürlich, wie bei Saw, am Ende wirklich nur noch um die Todesszenen geht. So, weißt du? Also da wusstest du, also es hat dich nicht mehr überrascht, dass du überrascht wurdest. Immer wenn du dachtest so, jetzt sie oder er ist als nächster dran. Vor allen Dingen, das ist ein Problem Bei einem Horrorfilm. Weißt du, im ersten Teil war das halt echt noch überraschend, aber das hat sich sehr schnell totgelaufen. Das Problem bei einem Horrorfilm meiner Meinung nach oder bei diesen neuartigen Horrorfilmen ist, dass dadurch die Spannung verloren geht, weil du im Prinzip ins Kino gehst, um diese Sachen zu sehen. Ja? Also bei Saw gehst du rein und freust dich im Prinzip schon auf die nächste Falle. Juhu! Weil das ist der einzige Grund, warum du in Saw reingehst. Aber normaler Horrorfilm ist eigentlich so, du willst eigentlich mitfiebern noch mit den Opfern und willst, dass die entkommen, aber scheiße, das Böse ist ihnen auf den Fersen und das erzeugt diese ganze Spannung. Aber in den neuen Filmen bei Hostel gehe ich rein und das ist wie ein Porno, nur mit Gewalt. Du spulst eigentlich zu den Szenen, zu den expliziten Szenen hin und das andere drumherum interessiert dich eigentlich gar nicht. Du willst nur sehen, wie die Sichel ihm langsam den Bauch aufschlitzt. Und das ist, finde ich, das nimmt aus vielen Horrorfilmen, die heutzutage rauskommen, einfach die Spannung, weil es geht einfach nur noch, wie du es gerade auch gesagt hast, Wolf, es geht einfach nur noch um das Töten und um den Effekt, aber das ganze Große drumherum, die Story oder das, was es spannend gemacht hat, wie zum Beispiel bei Saw 1, da war ja noch, das war einfach spannend, da hast du gerätselt, was geht denn hier ab und krass und boah, der steht vor dieser Wahl, was soll er machen und so, man hat sich da richtig mit identifiziert und in den anderen Saw-Teilen ist die Protagonisten sind ja doch gehen dir doch am Arsch vorbei. Du willst einfach nur gucken, boah, geil, ey, mal gucken, was in dem Raum ist. Aber ist das nicht ein typisches Manko von Horrorfilmen, dass sie immer, wenn sie erfolgreich sind, so einen langen Rattenschwanz an Fortsetzungen, die irgendwann keinen Sau mehr interessiert? Das ist wirklich fast eine Tradition. Es gibt, glaube ich, keinen Horrorfilm, der nicht ausgelutscht wurde. Nee, Jason im Weltraum ist das allerbeste Beispiel. Ja. So. Das ist so von dem Anfang zu dem, was ist passiert. Ja, das ist völlig lächerlich. Das ist mit allem passiert. Das ist mit Hellraiser passiert, halt mit Jason, mit Freddy, ging auch ganz schnell. Man sieht es eben, weil es dem Genre auch ja. Sogar mit Troll. War dann nicht irgendwann auch. War das Troll, der dann irgendwann in der Hood war, so im Ghetto? Oder war das der Leprechaun in der Hood mit den Gangstern. Ja, genau, fantastisch. Gib mir mein Gold! Ich erinnere auch an Gingerbread Man. Der Lebkuchenmann mit der Stimme von Gary Busey, kann ich nur empfehlen. Hat er sie getötet? Er hat sie gebacken, oder? Nein, er ist ein Killer und sein Geist wird dann irgendwie in so ein Lebkuchenmännchen. Ach so. Ja, weil die Mörderpuppe gerade nicht vorliegt. Sucht mal bitte, wenn ihr es jetzt hört und wenn ihr online seid gerade, dann sucht sofort nach dem Trailer zu Gingerbread Man. Und ich sage, 70% von euch werden sich den sofort angucken. Ja. Kann ich nur empfehlen. Egal, wo waren wir? Glaube, in dem Zusammenhang Gingerbread Man, ich muss natürlich immer gucken, wie wir das dann weiterleiten immer zu dem einen oder anderen Film. Kann ja auch, aber ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, wir haben im letzten Podcast über einige der Horror-Ikonen geredet, wie Freddy und so weiter, aber zum Beispiel, was wir hier nicht drin hatten, müsste der hier Child's Play, Chucky die Mörderpuppe gewesen sein, der natürlich auch die einen ähnlichen Weg genommen haben, wie wir es gerade angesprochen haben, aber ich immer noch finde, im ersten Film ein durchaus sehr spannendes und verstörendes, ja, gutes Stück Unterhaltungskino ist. Ja, die Puppe sah schon, die Puppe ist halt der Gewinner dann auch. Wenn die schlimm aussieht, dann reicht es oft schon, oder? Ja, ich meine, der hatte so wie immer die ersten Teile, hat halt den Bonus des ersten Teils, dass es damals halt noch eine neue Idee war und also mittlerweile so, man sagt so Chucky und jeder weiß auch, das ist diese bescheuerte Puppe mit dem Messer und die macht schlechte Sprüche, aber damals, das war ja eine neue Idee, so der erste Chucky war. Du? War im ersten Teil, glaube ich, eine Gartenschere. War es die Gartenschere? Ich meine schon. Kann sein. Weiß ich gar nicht. Es kann durchaus sein. Er hat ja alles mal gemacht. Das ist ja also auch kein brillanter Film, aber ich finde auch den ersten, der hat mal ganz nette Szenen, der nimmt sich manchmal auch genauso ernst, so wie es angenehm ist, so damit es nicht total bescheuert wird. Also, ja, also sowas wie Chucky's Bride kann man dann ja natürlich da gar nicht mehr, seine eigene Persiflage halt. Okay, Bride of Chucky war ganz okay, den habe ich auch im Kino gesehen. Ja, der letzte mit dem Kind war sehr, sehr strange, glaube ich, oder? Mit dem Son of Chucky. Son of Chucky, den habe ich nicht mehr durchgehalten. Ja, aber auch schon die Bride, das war, das war dann irgendwie echt Jennifer so Tilly eben. Puppentheater Vorbau. Mit ein bisschen Blut. Worauf man so steht, Gregor. Ja, natürlich. Was, whatever floats your boat, glaube ich, sagt man dann dazu. Ja, genau. Nee, aber es ist absolut, also so eine ähnliche Geschichte wie bei Chucky, dass der immer wieder dann zum Leben erweckt wurde, wenn mal wieder ein paar Jahre vergangen sind und die Leute vergessen haben, wie schlecht der letzte Film ist. Andere Geschichten, die wir dann da auch noch haben. Ja, ein bisschen schwierig. Habt ihr irgendwas, was ihr reinwerfen wollt? Sonst gehe ich querbeet einfach hin und her durch die Genres und so. Geh durch. Ja, überrascht uns. Okay, ein Genre, oder besser gesagt, ja, Genre kann man es fast nicht nennen, weil es so groß und umfangreich ist. Was sehr, sehr kurz gekommen ist im ersten Podcast, sind die Zombie-Filme. Ja. Yeah. Wir haben zwar die über... Die Renaissance der Zombies. Die Renaissance der Zombies gewesen natürlich. Da kann man natürlich sehr weit vorgreifen, wenn man will, mit Night of the Living Dead. 68, 69 muss es gewesen sein. Ich glaube 68. No? Der übrigens mittlerweile auch Public Domain ist. Das ist der erste Film mit Zombies. Es war der erste, der richtig gezündet hat, oder? Ja, also das glaube ich auch... Er ist auch so bekannt. Ich habe neulich in der Empire... gab es auch ein Zombie-Special und da haben die gezeigt tatsächlich, wo zum ersten Mal im Film Zombies aufgetaucht sind. Ich habe natürlich den Namen vergessen. Ja, White Zombie mit Bela Lugosi schon. Achso, ja, das waren die klassische Form. Es gab vorher irgendwie schon 1938 oder irgendwas, basierend auf einem Buch, wo zum ersten Mal Untote im Prinzip auftauchen. Mhm. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Romeros Night of the Living Dead den Grundstein zumindest für den Zombie, wie wir ihn heute kennen, und wie er sich heute als popkultureller Bestandteil entwickelt hat, kann man, glaube ich, Romero als Gründervater schon nennen. Ja, er hat alle Eckpunkte eben festgelegt, was Zombies ausmachen. Die Masse ist es eben, die es wirklich dann gefährlich macht, auch wenn die langsam sind, auch wenn die nur in gemäßigter Geschwindigkeit auf, dann ist eben die Masse an Zombies, die sich... Gemäßigte Geschwindigkeit. Tempolimit. Ja. Maximal, stellen Sie ein, gemäßigte Geschwindigkeit. Maximal 3 km/h für Zombies. Zombie-Polizei. Nein, aber sie sind zu schnell. Ich bin ein riesen Zombie-Fan, egal in welcher Form. Zombies sind immer gut. Ich weiß auch, Night of the Living Dead ist halt... Also bei Night of the Living Dead ist meiner Meinung nach perfekt dieses Gefühl, was eigentlich früher Zombie-Filme auch erweckt haben, ist dieses, du wirst langsam umzingelt und irgendwie zieht sich die Schlinge langsam zu. Das hat schon so ein beängstigendes Gefühl. Mit Dawn of the Dead ging es dann weiter, dass du umzingelt bist von diesen Kreaturen und obwohl die sich langsam bewegen, gibt es kein Entkommen. Und das finde ich eigentlich immer noch ein scary Gedanke. Das sind auch, da hat man ja als Kind oder so auch oft Albträume oder so, dass irgendjemand dich langsam einfängt und du kannst dich nicht bewegen oder so. Gibt es ja ganz berühmte so Traumdeutungsscheiß und so. Und halt diese Idee, du bist irgendwie umzingelt von diesen langsamen Teilen, aber die kommen halt immer näher. Und du machst in Panik und schraubst und guckst und die kommen immer näher, unaufhaltsam, weil die halt... Das ist vielleicht so eine Urangst oder ja, so. Exakt. Dass man irgendwie, also, dass gerade wir Menschen, die so nach Freiheitsdrang irgendwie haben, so dass uns irgendwas einengt und immer mehr kaputt macht. Also ich denke, das Faszinierende an den Zombies, also zumindest für mich, ist auch der Gedanke, dass du die Anlage in dir trägst, selbst einer von denen zu werden. Also anders als jetzt Vampire oder Werwölfe, die kann man irgendwie immer noch so ein bisschen abspalten. Das ist halt irgendwie ein anderes Monster. So. Das kannst du irgendwie auf so einer andere Seite... Vampir so ist ja auch ein Zombie. Im Prinzip. Ja, aber das ist irgendwie noch was anderes. So ein Vampir ist selbstbestimmt, das ist halt quasi wie nochmal so eine eigene Persönlichkeit, die er dann aussieht. Okay, du bist nicht mehr Herr über deines eigenen Schicksals. Ja, genau. Ja, so ein Zombie, du wirst halt nur noch zu so einer Hülle. Du hast keinen eigenen Willen mehr. Du wirst halt Teil eines gigantischen Kollektivs, so was, wie du sagst, Eddie, was so langsam irgendwie die ganze Welt überrennt. Glaube, du weißt ja eigentlich, dass du nach dem klassischen Zombie, wir alle Toten und so, du kannst ja eigentlich dem gar nicht vermeiden, genauso zu werden. Also am Ende stirbst du irgendwie und wirst auch zu so einem Zombie. Deswegen ist es, glaube ich, so die Angst. Genau, es hängt ja immer davon ab, jeder Film. Also ich glaube, diese tiefsitzende Angst, einer von denen zu werden, so weißt du, also das wurde ja mittlerweile auch schon in vielen Zombie-Filmen aufgegriffen, so ich denke jetzt gerade an Shaun of the Dead, diese Szene, wo Spoiler, wo seine Mutter gebissen wurde und dann sie quasi sich zum Zombie verwandelt und er ist dann gezwungen, seine eigene Mutter dann irgendwie zu töten, damit, um die ganze Gruppe nicht zu gefährden. Du weißt, allein diese Vorstellung, dass einer deiner ganz nahen Verwandten, deiner Lieben oder du selbst sogar, quasi nur ein Biss davon entfernt ist, irgendwie so ein unmenschliches Monsterwesen zu werden. Das ist ja auch ein ganz klassisches Element in Zombiefilmen, dass man immer an Seite kämpft und dann wird irgendwie dein Partner, Freund, Freundin, Familienmitglied, wie auch immer, gebissen und plötzlich setzt diese Rationalität ja immer aus, weil man weiß genau, okay, der Typ ist jetzt oder sie oder wer auch immer, wird ein Zombie und ist verloren, doomed sozusagen. Aber du denkst dir halt, nein, irgendwie, weil meine Liebe und das ist, wir schaffen das trotzdem und schleppt sie, dann gibt es ja fast in jedem Zombie-Film. Night of the Living Dead hat das ja auch wirklich direkt eingeführt in der Szene mit dem kleinen Kind sogar, was es dann nochmal heftiger gemacht hat, ne? Dass es ja darum geht, dass dann ein kleines Kind verzombifiziert wurde. Bei Night of the Living Dead, wenn du dich daran so erinnern früh kannst. Schon? Krass. Das wurde echt alles dort festgelegt. Die sind, glaube ich, da ist so ein Elternpaar mit einem kleinen Kind und die sperren sich irgendwie im Keller von dem Haus zusätzlich an und am Ende ist das Mädel wird dann zombifiziert und bringt die Eltern dann irgendwie um. Da sind sehr, sehr viele Sachen dort gewesen, also deshalb finde ich es auch echt faszinierend. Diese ganzen Grundideen sind wirklich alle aus Night of the Living Dead dann rausgekommen, inklusive so der für die damalige Ära ja auch gewagte Schritt, was ja auch viel dann gekommen ist durch Romero mit Gesellschaftskritik, was sich dann weitergeführt hat in die anderen Filme, mit dem schwarzen Hauptdarsteller, der dort als einziger überlebt, aber effektiv von den marodierenden Militärs und Lynchmobs dann weggehauen wird, weil die Zombies dann aufgereiht haben. Also, und was, sorry. Ja, weil sie ihn für einen Zombie halten. Genau, wir haben gar nicht geguckt, guck mal da, einfach wegballern. Ja, das war schon echt ein Schlag ins Gesicht. Also mittlerweile, das ist ja auch irgendwie so ein geiles bekannt, Ende. Kennt jeder. Aber damals, das muss die Leute völlig umgehauen haben. Also auf mehreren Ebenen. Wir werden gerade ein bisschen grusiger. Gott, wir kriegen gerade Angst, wir bekommen gerade Besuch aus dem Reich der Untoten, hätten wir hier schon was gesagt. Jemand betritt den Raum. Komm rein, komm zu kommen mir. Sie rein, ich kommen Sie rein. Man muss dazu sagen, ich habe eigentlich den Platz von Daniel geklaut. den Mikroplatz, meine ich. Ja, teilt euch das Mikro. Aber ihr könnt euch jetzt gerne... Macht das doch unter euch. Ich muss eh aufs Klo. Ja. Habt ihr es bald? Komm Leute, keine falsche Bescheidenheit. Keine Ahnung, ich kann nicht für ihn sprechen. Man kann auch schwer dieses Gespräch fortführen, solange hier Party ist. Also wer keine Ahnung hat, was hier gerade passiert, wir wollten den Cast heute eigentlich starten mit Kollege Daniel im Quadriumvirat oder wie man das hier nennen würde. Daniel, kannst du dich ja kurz mal vorstellen. Wirklich mit Personenbeschreibung und allem drum. So Blutgruppe und sowas muss nicht sein, aber du kannst ja kurz sagen, warum es total Sinn macht, dass wir dich heute hier eigentlich mit dabei haben. Also Sinn macht es eigentlich absolut keinen. Ich habe mich jetzt hier einfach mal so eingeschleimt und erbettelt. Ach, keine falsche Bescheidenheit hier. Aber guter als, Einstieg. Leidenschaftlicher Horrorfilm-Fan habe ich gedacht, komm, die kannst du nicht alleine babbeln lassen. Da musst du doch mal ein bisschen deinen Selbst dazu. Da sind wir aber jetzt mal gespannt. So, Zombies, boom, shoot. Ja. Zombies, Boom, Shoot. Ja. Viel Crap, aber auch viele, viele großartige Filme, gerade jetzt sowas in der jüngeren Vergangenheit irgendwie mal gezeigt worden ist. Aber dennoch bin ich eher so einer der alten Schule, die gerne mal die langsamen Zombies und auch die alten Filme immer wieder sich gerne anschaut. Wir sind gerade bei Night of the Living Dead und reden darüber, wie stilbildend das war und auch was die Faszination von Zombies eigentlich ist. Warum die jetzt gerade so eine Renaissance erleben und was uns schon immer an der Figur Zombie fasziniert hat. Und da wollte ich gerade einwerfen als Erklärungsmodell dafür, dass man in Zombies quasi alles hineinlesen kann. Also du kannst auf dieses Zombie-Szenario, das kannst du auf so viele verschiedene Arten interpretieren. Mhm. Verlust, Ängste der eigenen Identität, so von anderen assimiliert zu werden, ein Teil eines großen Kollektivs zu werden, dem du dich nicht zugehörig fühlst. Oder bei Dawn of the Dead dieser Konsumterror, weißt du, eine Darstellung davon, dass wir alle nur noch wie blind, wie ferngesteuert irgendwie einkaufen, ja, alle shoppen gehen wollen. Genau, mit dem Unterschied, wenn die nicht tot werden, würden die sowieso so hinstürmen auf die Shopping Mall. So ungefähr, so, ja. Ihr seid gar keine richtigen Menschen mehr, er funktioniert nur noch irgendwie ohne Gehirn und so. Also man kann auf dieses Szenario Zombie, man kann es in vielerlei verschiedener Art interpretieren und auf die aktuelle Weltpolitik, da kann man Zeichen rauslesen. Ich glaube, das ist auch so ein Faszinosum an Zombies. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich auch oft denkt, mein Gott, ist eigentlich ein Zombie ein unlogisches Geschöpf? Absolut. Natürlich. Also immer. Nee, gerade jetzt Walking Dead muss ich immer wieder dran denken. Eine super Serie. Wo ich denke, so, okay, also wieso können die, also wenn du den Oberkörper wegschießt, ja, oder den Unterleib und die krabbeln trotzdem weiter, wie muss ich mir das biologisch vorstellen? Sind die Arterien zu? Sind sie offen? Warum verbluten die nicht? Weißt du, lauter so Sachen. Warum können die sich nicht gegenseitig essen? Ich weiß, frisches Fleisch und so, aber ja, warum werden manche so angeknabbert, dass sie direkt zum Zombie werden, aber warum können die sich so vermehren, weil wenn sie so hungrig sind, dann würden sie einfach denjenigen aufessen und dann würde er gar nicht mehr zum Zombie werden können, weil nichts mehr übrig ist, was zum Zombie werden kann. Daniel, sag mal jetzt, warum das denn so ist, du hast es doch recherchiert. Das ist, ich glaube, das ist immer noch ein Versäumnis beziehungsweise eine Fehlentwicklung der Filmemacher an sich, weil im Laufe der Jahre hat sich das irgendwie so ein bisschen verselbstständigt und wurde gar nicht mehr wirklich mit dem richtig liebevollen Auge betrachtet, weil zum Beispiel in dem ersten Dawn of the Dead von Romero haben Zombies sich gegenseitig aufgefressen. Da gibt es diese legendäre Kellerszene, in der die Polizei irgendwie diesen Keller findet und die Infizierten oder Zombies, keine Ahnung, wie man sie nennt, sich da unten gegenseitig anknabbern. Und das war schon ein Thema gewesen. Es hat nur dann irgendwann mal keine mehr so wirklich aufgreifen wollen, weil sich wahrscheinlich auch alle möglichen Leute dann der Unlogik des Zombie-Virus dann bewusst waren. Aber es fing damit an, dass die Zombies sich auch gegenseitig gefressen haben. Es gab doch auch mal, welcher Film war das? War es schon auch Shaun of the Dead oder ich weiß es nicht mehr, wo es auch hing, dass ihre Haut weich ist irgendwie und man sie und dass man sie ganz leicht zerschlagen kann? Oder in welchem Film war das? Ich glaube, das waren Vampire. Und ich glaube, das war irgendwo... Nee, das war... Ich glaube, oder Donald... Ja, aber jeder Film hat natürlich seine eigene Erklärung gefunden, warum Zombies so sind, wie sie sind und wie man sie am besten erledigen kann oder nicht. Manchen Filme haben es ja auch, da schlägst du dann den Kopf ab der Zombies, aber der Kopf lebt dann weiter und versucht dich dann zu beißen. Bei anderen ist es ja, dann wäre der Zombie tot. Also du weißt nicht, in welcher Logik du immer da gerade drin steckst. Also die Regeln bei den Zombies, die sind natürlich schon flexibel, sag ich mal. Die kann jeder Film ein bisschen anders interpretieren. Das ist aber bei Vampiren oder Werwölfen ist es genauso. Ja, also Vampire mittlerweile glitzern im Sonnenschein. Ja, genau. In diesem fucking Twilight fangen die Vampire auf einmal an zu glitzern. Sorry, ich gucke kein Harry Potter, ich weiß es nicht. Und deswegen, ich glaube, ich finde es auch ganz gut, dass keiner noch eine wirklich ernsthafte Erklärung geliefert hat, warum das mit den Zombies so funktioniert. Also natürlich könnte man das irgendwie in so einem Hollywood-pseudowissenschaftlichen Mambo-Jumbo da irgendwie erklären, aber ey, ich will es gar nicht so ganz genau wissen, warum so eine Tussi ohne Beine noch über den Rasen krabbeln kann. Ich meine, das ist ja nur der Anfang. Denkt ihr mal, das ist halt ein Haufen totes Fleisch. Also was passiert denn mit totem Fleisch in der Sonne? So nach 2 Tagen geht da nichts mehr. Im Winter würden sie erfrieren. Wenn sie irgendwo gegenstoßen, die haben keine Selbstheilungskräfte, die würden von sich aus verrotten. Und wenn die ganze, selbst, also wenn es keine Ordnungskräfte mehr gibt in dem Sinne, aber alle freistreuenden Hunde, die fressen sich irgendwie durch die Zombies, weil für die ist ein einziges Festmahl. Also das kann alles von vorne bis hinten nicht funktionieren, aber also mich stört das jetzt gar nicht. Ja, du willst da auch nicht wirklich dann dort nachdenken. Es ist einfach die Bedrohung, die zählt. Ja, genau, das ist halt, wenn du weißt, du bist einer von sechs Überlebenden und die ganze Kleinstadt wird so allmählich von Zombies überrannt, dann und was fragst du dich wahrscheinlich auch nicht mehr so, hey, wie ist das denn jetzt? Findet ihr langsam oder, also mögt ihr mehr die langsamen Zombies jetzt auch wieder, die auch so ein bisschen ihr Comeback feiern jetzt mit Walking Dead? Mhm. Oder eher die Turbo-Zombies? Die 28 Days Later Zombies. Also ich vertrete meine unpopuläre Meinung, aber ich finde die schnellen geiler. Ja. Ich finde mittlerweile das Gefühl der Bedrohung und dazu ist ja auch noch gekommen, was irgendwie diese ganze Idee Zombie für mich auch noch auf so ein neues Level gehievt hat, was es früher auch noch nicht gab. Dieser Faktor, dass sie wie bei 28 Tage später so wütend sind, so rasend wütend. Es ist ja nicht nur, dass sie quasi irgendwie so noch so eine halbmenschliche funktionierende Hülle sind, sondern dass sie wirklich von Wut, von rasender Aggressivität angetrieben werden. Ich finde, das macht es für mich sogar noch erschreckender, weil vorher, wie du auch schon gesagt hast, Eddie, so ein blöder, unlogischer Zombie, der wankt dann irgendwie so über den Rasen und man denkt sich, ja, ey, dem hätte ich jetzt auch locker ausweichen können. Also wie doof muss man sich anstellen, um von sowas gebissen zu werden? Aber jetzt in den neuen Teilen, ey, wenn da so eine Horde von 30, 40 geifernden Zombies in Anführungszeichen auf dich zurennt, das finde ich schon echt beängstigend. Ich fand auch 28 Wochen später unfassbar geil. Ich liebe diesen Film. Ich finde den unfassbar scheiße. Das Moment, ist Wochen oder Tage? Filme. Wochen. Wochen? Nee, 28 Days Later, der ist super scheiße. Ich hasse Nee, Days. Film. Du redest aber von Days. Days, ja, den ersten von Danny Boyle. Den finde ich genau, super. Genau, ich rede ja von Wochen. Auch ich mein, Wochen finde ich gut, ja. Okay. Days finde ich scheiße. Der ist okay, aber nicht von Danny Boyle. Ne? Nee, der ist nicht von Danny Boyle. Der ist universell. Nee, ich verstehe, wie du das meinst, Wolf. Für mich geht ein bisschen was verloren, eben dadurch, durch diese Schnelligkeit der Zombies. Ich fand's doch interessant, weil ich glaube, 28 Days Later, der war einer der ersten Filme, der wirklich auch wirklich primär auf so schnelle Zombies gesessen hat. Es gibt bestimmt 3 Milliarden Beispiele, die mir nicht einfallen, aber das war der Film, der erste große, wo du auf einmal dann siehst, okay, Zombies, ja, und die laufen ja so wie ein Sprinter auf dich zu und so weiter. Was nochmal eigentlich. Diese Szene in dem Tunnel, also ich finde 28 Days Later auch nicht so geil. Wie gesagt, der zweite gefällt mir viel besser. Aber wenn du zum ersten Mal die Szene in dem Tunnel nachts im ersten Teil siehst, wie die so angerannt kommen, du siehst sie noch nicht, du siehst halt nur ihre Schatten an der Wand, wie sie anfangen zu rennen und die Schatten werden immer größer. Das fand ich schon echt beeindruckend, das fand ich schon geil. Ja. Also wenn die anfangen zu rennen. Aber sag ich mal, stimmst du mir dazu, wenn ich jetzt sage, das ist aber auch immer noch so eine Art Variationssache, weil bei 28 Days oder Weeks Later ist es ja jetzt eigentlich ein Virus, der diese Menschen in aber Virus, weißt, du weißt ja nicht, was für eine Art Virus es immer ist. Bei Resident Evil ja genau das Gleiche. Aber das Ding ist ja, bei zum Beispiel, was war das? Das waren diese 80er-Jahre-Zombie-Filme, da konnten Zombies zum Beispiel auch reden. Das haben sie bei Simpsons mal ziemlich geil verarscht mit dieser. War es nicht Return of the Living Dead? Return of the Living Dead, weil da rennen die Zombies durch die Gegend und sagen: Gehirn, Gehirn, Gehirn und machen noch irgendwelche Aerobic-Kurse vom Fernseher. Ach, stimmt, ja, Flanders war ein Zombie. Ja, und ich sag mal, das ist immer so, mit welcher Einstellung der Regisseur dann auch an das Thema rangeht. Ja, also Boyle hat ja dann gesagt: Okay, das ist ein Virus, der uns jetzt irgendwie alle irgendwie infiziert. Romero war damals irgendwie einfach nur der Ansicht, okay, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten zurück, so, ja. Und ich glaube, bei... So einfach ist es. Ja. Und bei Super Return war es dann, glaube ich, sogar atomarer Müll. It's science. Ja, der halt irgendwie die Zombies dann hervorgerufen hat, ja, mit irgendwelche Fässer, die von Lastwagen gerollt und in irgendwelche Trinkwasserreservoirs gelandet sind. Also es ist halt immer wirklich so eine Art Variation, die da irgendwie mitspielt und wofür sich ein Regisseur dann entscheidet, was er halt macht, ja. Mhm. Und Boyle war halt damals, glaube ich, so clever und hat es halt wirklich als erster gemacht, mal wirklich... Schnellläufige Zombies. Also was ich ein bisschen schade echt finde, weil also die Grundidee von 28 Days Later und wie das umgesetzt wurde, so in der ersten Hälfte, ist auch ein echt guter und sinnvoller Film. Aber ich habe selten einen Film gesehen, der so extrem zerfällt in der zweiten Hälfte. Ja. Wo ich fand das auch mit dem absolut Schluss auch mit Nazis und allem, oh Gott. Genau, wo du dann eine Gruppe Militärs oder sowas hat, die, weil sie 4 Wochen lang nichts ficken konnten, werden dann. Wurde er so scheiße. Ach, die Überlandfahrt dazwischen, die war auch echt öde. Aber ich muss sagen, es gibt ja auch, also es gibt, das zeigt aber auch, wie viele unterschiedliche Zombies es gibt, also Sorten, ne? Also diese Danny Boyle Zombies verglichen jetzt, sage ich mal, mit den Sam Raimi Zombies aus Evil Dead. Das sind auch Zombies, ne? Aber irgendwie, ne? Obwohl da mehr mit, da ist die Hölle noch mehr involviert, glaube ich, dort. Ja klar, aber das meine ich ja, es ist auch eine Variante vom Zombie, ne? Sind auch Tote, die wieder auferstanden sind und halt crazy Nerven. Aber bei Fulci war es Voodoo. Also ich meine, da sind die Zombies durch irgendwelche religiösen Kulte irgendwie. Da waren es mal Glockenseile oder sowas. Ein Zombie hing am Glockenseil, ja. Ja, und Voodoo ist ja schon wieder, also als Erklärung eigentlich sogar noch am nachvollziehbarsten, denn da kommt ja dieser Mythos her. Das war der die erste, Voodoo-Priester. LeChuck. Genau, LeChuck, der geilste Voodoo-Priester ever. Also von daher klingt natürlich bekloppt, aber so gesehen ist es eigentlich noch die nachvollziehbarste Erklärung. Und wie jedes Genre verändern sich halt auch die Zombies. Wie sich Vampire verändern und Werwölfe und Slasher und Monsterfilme und Psychofilme, verändern sich halt auch Zombiefilme und gehen Entwicklung durch. Und jetzt mittlerweile sind wir halt da, dass die Zombies halt schnell und aggressiv und geifernd sind. Ja, ich finde Zombies sind so... Das kann man, also bei was ich an Zombies geil finde, ist, dass sie auch heute noch... eigentlich so ein Monster-Element in das Horror-Genre bringen, weil es gibt kaum noch Monster. Früher war Horrorfilm Monsterfilm. irgendwie. Und mittlerweile ist Horrorfilm eher so, naja, ich will nicht sagen realistisch, aber eher, ne, also es gibt meistens irgendeinen Psychopathen und egal wie abgefahren es ist, selbst Michael Myers, der zwar auch irgendwie eine abgefahrene Komponente hat, ist irgendwie noch realistisch, aber so klassische Monster gibt es eigentlich kaum noch, weil man die halt auch schwer ernst nehmen kann. Ja, genau. Und wenn jemand das macht, dann kommt sowas wie Jeepers Creepers bei raus, der auch extrem geil anfängt und dann so beschissen wird. Man kann halt Monster irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Es gibt dann zwar so wie Hills Have Eyes, so irgendwie so, so schon mutierte Menschen, so, aber es ist immer noch irgendwie halb realistisch, aber so einfach so ein klassisches, ey, da hat sich ein Dimensionstor von einer anderen Welt geöffnet und da kommen sechsarmige Monster mit scharfen Zähnen, gibt's gar nicht mehr. Obwohl, deshalb finde ich, freue ich mich jedes Mal über Zombie-Filme, weil es hat noch sowas von irgendwie, ja, so eine gewisse übernatürliche Komponente, auch wenn es nicht wirklich übernatürlich obwohl ist. Obwohl Michael Myers war auch ein Zombie eigentlich, oder? Ich meine, er steht immer wieder auf. Du kannst ihn anballern, wie du willst. Ja, du hast ihn nie umgebracht. Ihm hat doch dieses böse Virus gesteckt, dieser Geist. Ja, und was alles mit Jason passiert ist, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Auch ein Zombie. Ich glaube, was auch immer noch an Zombie-Filmen fasziniert, ist dieser Urtrieb der Anarchie, der uns so antreibt. So, weißt du, wenn keine Regeln mehr gelten, wenn die Gesellschaft als solche zusammengebrochen ist, dann müssen wir uns halt alle eine Waffe schnappen und verdammt nochmal jeden Tag ums Überleben kämpfen. So, ich glaube, das spricht uns irgendwie auch nochmal an, so jetzt ganz blöd gesagt, aber einmal die Sau rauslassen zu können. Weißt du, Regeln gelten nicht mehr, Besitz, Eigentum ist alles völlig unwichtig, so sozialer Status. Es geht nur noch darum, du und eine Knarre gegen Millionen von Zombies so. Und nicht nur das. Let it go. Nicht nur halt. Das finde ich persönlich auch immer noch geil. Dieses Laufen lassen, gebe ich dir gerne recht. Aber nicht nur das, es ist ja auch noch die Komponente, die mitspielt. Entweder es ist jemand, den hasse ich. Ja, den wollte ich schon eh immer abknallen. Jetzt kann ich's. Oder ich muss ihn abknallen, weil sonst bin ich selbst einer, ja. Oder es ist jemand, den ich kannte und den ich gar nicht abknallen will. Das spielt ja auch mal eine Rolle, weil wie viele Leute stellen sich in irgendwelchen Zombie-Filmen an, oh, das ist doch mein Vater, das ist meine Tochter. Davon hatten wir es gerade. Ja, also ich meine, aber genau das ist es ja. Also das ist, finde ich halt auch mal so ein wichtiger, entscheidender Fakt, der auch wirklich echt über die Jahre so dermaßen ausgestattet worden ist, dass sich keiner traut, irgendwie seinen nächsten Verwandten oder sonst irgendwas abzuknallen, weil es könnte ja immer noch ein Mensch sein. Du meinst das nervt Leben? Mich offen gesagt auch. Ich wollte es vorhin schon sagen, aber habe ich nicht getraut, weil er also begeistert davon war. Aber das Element nervt. Ich denke mir immer, Mann, der ist doch ein Zombie. Das ist doch wie so eine Lampe. Wenn sie auf rot ist, kannst du ihn erschießen. So. Oder auf grün. Du musst dich auch emotional in die angespannte Lage der Figuren hineinversetzen. Ja, das ist natürlich extrem belastend. Aber die haben oft genug Zeit, um sich darauf vorzubereiten. Das ist so ohrgebissen und dann haben sie immer noch Stunden Zeit, reden noch normal und plötzlich ist es ein Problem. Hängt aber auch vom Film ab, ne? Wie du vorhin gesagt hast, so mit den Regeln. So, der eine stirbt sofort, beim anderen dauert es 30 Sekunden und beim wieder nächsten dauert es einen halben Tag, bis der irgendwelche Symptome zeigt. Habt ihr denn in der ganzen Zombie-Diskussion, würde euch einfallen, sagen wir, weil wir da eh ein sehr, sehr weites Feld bestellen können, was würde für euch euer liebster Zombie-Film sein? Ist da etwas, was ihr so spontan das sagen könntet oder gibt es da zu viel, was man überlegen könnte? Also ich bin jetzt mal der Erste, der uncool ist. Weil es gibt so viele Klassiker, die man nennen könnte. Und also gut, wenn wir sagen Zombie, Sam Raimi sind Zombies, dann würde ich sagen Evil Dead 2. Mhm. Wenn wir, und dann kommt, und da sage ich einfach mal ganz gegen den Strom, Zack Snyder, Dawn of the Dead. Fand ich, ist jetzt aus filmcineastischer Sicht kein Night of the Living Dead, kein Romero, kein, was weiß ich, Bela Lugosi, kein, ist jetzt nichts Tolles, aber ich muss sagen, vom Spaß und vom Impact fand ich das Remake von Dawn of the Dead von Zack Snyder einfach nur geil. Das hatte genau die richtige Mischung aus krassen Zombies, aber auch wie die zurückgeschlagen haben und die Geschwindigkeit des Pacing des Films, wie diese Szene am Anfang mit dem Kind. Ich fand den Film einfach geil und das ist so, glaube ich, heute einer meiner absoluten Lieblings-Zombie-Filme. Kann man dem, glaube ich, auch ganz gut beipflichten. Also bei all der Qualität, die das Original gehabt hat und Gesellschaftskritik und allem, was dazugekommen ist, das ist eins der wirklich Remakes, die auch gut funktionieren. Ist und für mich auch eins der besten Remakes, die jemals gemacht worden sind. Also ja, es ist ein sehr guter Flickenteppich aus all dem, was an all den verschiedenen Zombie-Filmen gut gefallen hat und das macht es echt gut. Also ich fand auch, ich hätte den jetzt auch genannt, allein der Anfang. Ich mag das halt, wenn man dieses Chaos spürt. Wenn man spürt, so jetzt gerade ist die Kacke wirklich am Dampfen, ey. Egal, wo du hinfährst, überall rennen sie dir vor das Auto. Diese Vogelperspektive, ne? wie sie da wegfährt und du. Und das Bild zieht immer weiter auf und du siehst das um. Und das hat alles, was in Flammen liegt. Genau, es hat solche Momente, so cineastische Kinomomente, aber es hat auch so halt so heftige Close-Up-Momente. Ja. So. Also es hat so echt beides und ich finde das ganz cool. Also manche andere Zombie-Filme haben immer nur ein Ding davon. Ne? Und die geile Johnny Cash-Titelmelodie. Und Disturbed kommt auch vor, und zwar in der Originalversion und von Richard Cheese. Schon deswegen gewonnen. Also ich fand ihn auch gut, aber ich fand ihn nicht so geil wie ihr. Ich würde ihm so von 10, ich hätte ihm so eine 7 von 10 gegeben. Ich fand, ja, nee, der war schon gut, der hat mir Spaß gemacht, aber mich hat wirklich 28 Wochen später hat mich echt mehr beeindruckt. Der hat mich, ich weiß, technisch gesehen waren das keine Zombies und so, aber so von na, der... Ja, sind Zombies, oh. Ja, also whatever. Geht als Zombie. Ja, nee, also... Das sind, also sie wohnen halt, sie haben dieses Wutvirus und die sterben ja irgendwie, man muss sie nicht extra den Kopf abhacken, sind eigentlich quasi noch infizierte Menschen, also keine Zombies, aber egal, so vom Impact her, von der ja, von der emotionalen Komponente, ich fand zum Beispiel den Einstieg von 28 Wochen später, wie die das Landhaus stürmen und der Typ hier, Robert Carlyle, seine Frau zurücklässt und nur noch um sein Leben rennt, ey, das war Terror pur, ey, da, diese ersten 15 Minuten, da ist mir echt der Schweiß ausgebrochen und ich finde, das hat Dawn of the Dead nicht ganz hingekriegt, so gute Ansätze, alles war in Ordnung, aber so eine Szene, wo ich echt 15 Minuten nicht in den Sessel gekrallt habe, weil ich so angespannt war, habe ich da jetzt nicht gefunden. Deswegen würde ich eher sagen, 28 Wochen später. Robert Carlyle ist auch immer super, finde ich, in allem, was er macht. Also den sehe ich immer wieder gerne bei Filmen dann. Ja, ich auch. Lange nicht mehr gesehen. Was macht er eigentlich so? Stargate macht er, glaube ich, gerade. Ja. Der hat die bei Castlevania, Lord of Shadows, eine Stimme. Stimmt, gesprochen. Er ist der Hauptdarsteller von Lords of Shadow. Zusammen mit Patrick Stewart. So, würde dir, Daniel, irgendeiner einfallen, der nicht aus der Reihe kommt, die wir hier gerade besprochen haben? Von denen, die jetzt bisher also genannt worden sind? Also als Zombie-Film. Was würde denn dein Lieblings-Zombie-Film sein? Oder ist es einer, der schon genannt wurde? Ich muss sagen, ich bin dann doch alte Schule und mein Lieblings-Zombie-Film, wenn es um wirklich All-Time-Favorite geht, ist, tut mir leid, ist für mich Dawn of the Dead, von das Original von Romero. Mhm. Egal jetzt in, sag ich mal, welcher Ausführung. Er ist einfach, ich habe ihn vor wirklich, wirklich vielen, vielen Jahren gesehen und hat halt immer noch, er lässt immer noch Eindruck, allein durch Soundtrack und Atmosphäre, die Romero da irgendwie. Und die Gesellschaftskritik. Die Gesellschaftskritik ist mir eigentlich scheißegal. Konsum, also ich meine, die ist zwar, er hat den Vorteil, dass er so früh gekommen ist und halt das genau thematisieren konnte, aber nichtsdestotrotz ist er rein filmisch gesehen immer noch großartig. Aber, ich finde ihn auch gut. Wenn ich jetzt einen von diesen neueren wählen müsste, dann wäre es für mich Rec. Weil Tyrannosaurus Rex. Das Original hoffe ich doch, oder? Eins wie zwei, weil also nicht, nein, nicht Quarantäne, also bloß ja, nicht. Ja. Nee, schon der Spanier und beziehungsweise beide Spanier, weil ich finde halt diese Zombie-Variante, die dort aufgezogen wird und auch nochmal richtig schön um 180 Grad gedreht wird. Das fand ich echt clever. Ja, Rack war geil, auf jeden Fall. Super geil gemacht. Das war also herrlich dynamisch von der Inszenierung. Das war echt gruselig. Und es war auch wirklich verdammt nochmal Angst einjagen, wie die Alte da irgendwie blutverschmiert in diesem Raum steht und auf einmal auf die Feuerwehr, wenn er dazu rennt. Großartig. Also, scared the shit out of me. Also. Die letzten paar Minuten in kompletter Dunkelheit auf dem Dachboden, Alter. Super geil. Der komische KZ-Zombie da, der war echt. Alter Schwede, ja. Also, das war. Also, Rack, muss ich auch sagen. Und gesehen, ähnlich wie du, dann, ich fand den zweiten Teil, der war jetzt natürlich nicht so brillant. Nein, schon, war er nicht, aber dieser Überraschungseffekt war einfach weg. Ja, genau. Natürlich. Aber war trotzdem er konnte dadurch zwei nicht, gute Fortsetzungen. Fand ich auch. Ja. Und die Erklärung, also, wir wollen es jetzt natürlich nicht spoilen, aber die Erklärung, die im zweiten Teil für das Geschehen vom ersten und zweiten Teil geliefert werden, warum da alle Leute durchdrehen, fand ich echt mutig. Das fand ich echt mal geil, dass jemand mal... Das ist diese okkulte Kiste, oder? Ja, aber dass sie so... Diagrammzeug. Ja, wir wollen es nicht spoilen, aber... Ich piep's raus. Ich hab's ja noch vor 10 Sekunden drauf hingewiesen. Das meinen wir immer mit dem Wort Spoiler, wenn wir das benutzen. Der Gregor hat's ja wissenderweise schon rausgepiept. Ja, weiß keiner, hoffe ich mal, falls ich das nochmal durchhöre. Wertvollen Beitrag. Ich fand das halt ein bisschen doof. Mach ich doch. Ja, aber hättest du auf der anderen Seite wirklich so diesen 0815, also auch das sagen wir jetzt nicht, falls irgendjemand... Für mich waren das von vornherein Zombies, den ganzen ersten Teil durch. Mir war das egal eigentlich. Virus halt, Mann. Ja, aber wie geil ist es denn doch jetzt im zweiten Teil festzustellen, ey, du hast dich im ersten Teil geändert, du hast dich im ersten Teil geirrt und das war doch gar nicht so. Und ich finde halt, mit diesem Realismus, den der erste Teil angestrebt hat, irgendwie das alles irgendwie rüber zu transportieren und dann auf einmal so sich dazu entscheidet, irgendwie so eine richtig schön filmische irgendwie Lösung für das Ganze zu finden, ja, die halt wirklich ja jetzt nun mal nichts mit dem ganzen Handkamera-Gewackel da so konform geht wie im ersten Teil. Das fand ich halt mutig, wie Wolf gesagt hat. Und ich fand, ja, der hat halt Eier, dass er sich sowas traut. Und ich finde halt allein, dass dieser Twist, dass der so polarisierend ist, allein das macht den Film, finde ich, schon richtig gut. Ja, also es, klar, ich kann verstehen, wenn man sagt, das mag man nicht, ja, und das finde ich scheiße und der erste Teil war richtig geil und warum haben sie es nicht so durchgehalten, aber was hätten sie im Endeffekt machen sollen? Einfach nur mal dieselbe Soße aufwärmen und dann... Ja, und eigentlich ist der zweite Teil dem ersten ja ohnehin schon sehr ähnlich. Ja. Also selbst wenn man die Erklärung am Ende jetzt abzieht, aber was passiert, ist ja im Prinzip schon, orientiert sich ja schon sehr, sehr daran. Und wenn die jetzt eben, wie du sagst, den Twist am Ende nicht gebracht hätten, dann hätten auch erst recht alle geschrien, dass es so eine ganz plumpe Kopie ist. Also haben sie schon richtig gemacht. Kann ich nur empfehlen. Rack 1 und 2 geht gut durch. Sehe ich auch so. So, Vampire. Oh, da bin ich raus. So, ich hasse. Ey, was soll das denn? Ey, Leute, ich sehe nicht ein, dass ihr so einer beschissenen Twilight-Kacke so viel Macht gibt, dass sie ein gesamtes Genre zerstört. Vampirfilme sind cool. Vampire sind super. Sind auch cool. Ich kann euch 1000 geile Vampirfilme nennen. Okay, dann fangen wir an. Okay, lass uns über Vampirfilme reden. Okay, also Vampire sind nicht Bigelow, cool. Near Dark. Okay, da hast du jetzt aber auch wirklich den allerbesten rausgesucht. Ja, Entschuldigung, was soll ich jetzt, wenn du sagst, ich soll ein paar coole nennen, soll ich da nicht den besten nennen, oder okay, was? Sag. Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen aufbauen. Okay, ja, ich hab grad angefangen. Nein, ey, Wolf sei schon. Ede, bevor du dich rechtfertigst hier und alles, vergiss die einfach. Vampirfilme sind super. Ja. Near Dark, Catherine Bigelow. Also ich freue mich, dass du mir zustimmst, aber du hast davor gesagt, dass du Bryan Adams cool findest. Ja. Und jetzt oh, that weißt one du, backfired. Und jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob Vampire cool ja, sind. Ja, Vampire sind super. Angel ich und wette Bumpy, auch Bryan Adams liest Twilight. Oh, nein, du hilfst mir gerade nicht. Vampire haben schon was Homoerotisches. So, die beißen sich, egal ob Mann oder Weiblein, beißt dir zärtlich in den Hals, saugt dir ein bisschen Blut aus. Das machen Zombies aber auch. Ja, aber die reißen dir wirklich Gliedmaßen ab. Zombies sind wilde Tiere, die man nicht kontrollieren kann. Vampire sind so. Okay. Och, wenn man homophob ist, sind aber Vampire nicht. Das hat doch damit nichts. Aber ich kann Eddie schon verstehen. Das sind so Mädchen, so, die können auch auf Pferden reiten. Dann wär's. Okay, Lost Boys war einfach die krasse. Bei Lost Boys waren es einfach die krassen Rocker-Vampire, die einfach Party machen und saufen und in Lederjacken und plötzlich kommen sie hin und machen die Familie fertig. Auch anarchisch. Okay. Ja, Lost Boys und Near Dark, würde ich sagen, das sind okay. Aber dann wird es für mich schon echt schwierig. Ah, komm, ey. Let the right one in. Lass uns doch nacheinander erstmal in Ruhe machen, bevor wir das alles quer durcheinander mischen. 30 Dark, Days of Night. Haben wir, glaube ich, letztes Mal. Sind Vampire. Das sind fucking Vampire. Sag mir nicht, sind keine Vampire. Ja, Vampire kannst du natürlich, für mich, das Feld Vampire kannst du genauso weit interpretieren wie Zombies. Ja, klar, natürlich. Natürlich gibt es auch Interview mit einem Vampire, aber ganz ehrlich, ich fand den Film cool. From Dusk Till Dawn. Ich fand den Film cool, aber es gibt eben, genau, es gibt auch From Dusk Till Dawn und es gibt 30 Days of Night. Deshalb, ich will ja nur sagen, natürlich finde ich Twilight auch scheiße und dieses, wir sind die edlen Geschöpfe und blablabla, dieses leicht homoerotisch finde ich auch nicht cool. Aber die Grundidee von Vampiren und so, wie sie in den 80ern zum Beispiel auch mit Lost Boys oder Near Dark gezeigt wurden, so, das fand ich schon geil. Also ich würde mir wünschen, dass nicht Leute nur von True Blood und Twilight jetzt auf so, wobei auch True Blood eigentlich gelitten hat, weil die Serie ist auf jeden Fall nicht so schmalzig wie Twilight, nur weil es da eben, findest du? Aber die Dialoge sind teilweise echt schon. Der Daniel guckt mich gerade, ihr könnt es gar nicht sehen, hat mir gerade angeguckt, nach Motto, what? Und so, man nennt True Light und ich gucke. Also ich habe jetzt nicht so viele Folgen von True Blood gesehen, aber ja, okay, aber das ist wirklich, im Vergleich zu Twilight ist das wirklich Gold wert, ja. Dirty South, also Ja, dir fehlen die Chromosome, um Twilight zu mögen anscheinend. Twilight ist einfach... Es ist wirklich, scheiße. Ich bin wirklich der, wer mich kennt, weiß, ich kann mich mit dem größten Mainstream-Shit anfreunden und oberflächlicher Kacke. Ich kann auch mich mit Sex in the City anfreunden, aber Twilight ist einfach stupide, dumme, pubertäre Kacke. Da geht's um nichts, da passiert nichts. Es ist langweiliges Geplärre von einer dummen Emo-Zicke und ihrem Schönling und es ist einfach, ich weiß nicht, es hat nichts mit, es würde auch, diese Filmreihe würde komplett funktionieren, ohne Werwölfe und Vampire. Wolf sagt auch mal was. ich glaube, ich bin in der Außenseiterposition, weil ich mag einfach keine Vampire. Also ihr habt jetzt ein paar Beispiele und ich muss sagen, bei Near Dark und Lost Boys würde ich zustimmen und dann Let the Right One In auch noch. From Dusk Till Dawn. Ja, aber das wollte ich gerade sagen, From Dusk Till Dawn ist für mich kein Vampirfilm. Der hat vielleicht das Motiv der Figur von irgendwelchen Vampiren, aber das ist kein Vampirfilm für mich. So wie bei hier Fürsten der Dunkelheit von John Carpenter, haben wir im ersten Teil drüber gesprochen, ist auch kein Zombie-Film, obwohl die Leute ein ähnliches Verhalten an den Tag legen. Also das Motiv Zombie taucht auf, ist für mich trotzdem kein Zombie-Film. So ist von Dusk Till Dawn für mich kein Vampir-Film. Bram Stoker's Dracula, geiler Film. Ey, Achtung, ja, guck ihn dir heute nochmal an und ich sag dir, der hat gelitten. Der ist nicht so geil, wie wir den alle in Erinnerung haben. Ich hab den extra... der Vampir. Okay. Der Orge, der ist... Okay, aber also der ist aber jetzt schon wieder, das ist eine ganz eigene Liga. So. Ja, den mochte ich auch. Ich kenne auch Filme. Ich meine halt nur, also wenn ein Film mal dieses Motiv Vampir oder zum Beispiel 30 Days of Night, so ist ein super Film, ich finde ihn echt ziemlich gut. Ist aber für mich in meinem Kopf einfach kein Vampirfilm, weil er vielleicht so Grundzüge hat, aber nicht nach diesen Kriterien funktioniert. Da sind es halt mehr so reißende Bestien, die halt irgendwie eine übernatürliche Erklärung haben. Ja, aber ich finde, wirklich, das ist die Definitionssache. Also 30 Days of Night verhält sich zu Vampiren wie 28 Weeks Later zu Zombies. Zu klassischen Zombies, wenn man. Ja. Ja, ich sag ja, also ich möchte da jetzt irgendwie auch keine allgemeingültige Definition geben, aber für mich in meinem Kopf ist das kein klassischer Vampirfilm. Der ist recht nah an diesem Bereich, aber ja, hier Interview mit einem Vampir, das ist ein Vampirfilm für mich. Bram Stoker's Dracula ist ein Vampirfilm. Selbst Blade, ich hasse Blade, ich finde auch den ersten Blade schon scheiße. Das sind so Vampirfilme, das sind verschiedene Setten. Also Blade 1? Der ist nicht gut. Also da finde ich auch, ich habe ihm wirklich eine Chance gegeben. Ich war im Kino. Mochte ich nicht. Ich habe also bei Blade 1 so die Einstiegsszene mit der Blutdusche fand ich echt cool. Da hat er mich echt gekriegt, aber das Lied war auch geil. Schon nach 10 Minuten ist mir aufgefallen, wie unglaublich dumm und bescheuert und wirklich so prollig blöd dieser Film ist. Und Comic-Verfilmung auch, eben. Ne? Ja, aber und Wesley Snipes. Und Wesley, ja, willkommen im Knast, Kollege, ne? Steuerkram. ja, auf jeden Fall, das ist ja auch einfach nur eine Vorliebe. Ich mag einfach Vampire nicht. Ich finde die Figur, die mythologische Figur Vampir finde ich irgendwie schon langweilig. Ich finde sowohl diese leicht angeschwuchtelten Schöngeister mit ihrem Rotwein und Rüschenhemd langweilig, wie diese krass abgefuckten Techno-Vampire. Das finde ich mittlerweile genauso langweilig. Also, Du gehst aber jetzt dieses ganz große, breite Spektrum am einen und am anderen Ende. Naja, wir reden ja über Vampirfilme. Wir reden ja nicht nur über Twilight. Hast du Daybreakers gesehen? Den wen? Daybreakers? Ja, fand ich auch scheiße. Ich habe einen Trailer gesehen, fand den doof. Hatte Potenzial, fand ich auch nicht so geil. Ja, er hat seine Chancen nicht wirklich zu nutzen gewusst, aber ich finde halt die Idee, beziehungsweise diese Vampirgesellschaft, die sie da versucht haben. Ey, das ist kompletter Bullshit. Aber ich fand es mal echt ein netter Ansatz, irgendwie ein bisschen was Neues in das Genre. Aber hätten die dann auch konkreter. Naja, aber klar, sie hätten alles konkreter machen können, aber nichtsdestotrotz war immer jemand da, der hat halt versucht, nicht irgendwie die edle irgendwie Herrenrasse da hinzustellen oder halt irgendwie so abgefuckte Outlaws irgendwie zu machen, sondern halt irgendwie mal gezeigt, ey, wie blöd ist oder wie schwachsinnig ist es eigentlich, dass so eine Vampirgesellschaft, beziehungsweise dass Vampire halt so eine totale Weltherrschaft anstreben. Was machst du denn, wenn kein Mensch mehr da ist oder beziehungsweise alle Vampire sind? Ja, bist du auch einer. Ja. Aber es war doch nicht mal gut dargestellt. Es waren doch einfach, die Vampire haben jetzt quasi die Macht übernommen und haben statt des Kaffees wie früher jetzt Blut getrunken. Aber ich meine, sonst war ja halt auch nicht so. Und sind da halt in feinen Anzügen, haben in Meetings rumgesessen und die Verteilung der Welt geplant. Aber sonst war da jetzt irgendwie auch nichts wirklich Revolutionäres. Ich sag ja, das Potenzial verschenkt. Also, aber die Idee an sich, dass die Welt quasi in der Mehrheit von Vampiren sind und die Menschen die Minderheit sind, finde ich eigentlich eine interessante Idee. Aber war halt, wie gesagt, nicht geil umgesetzt. Ich fand den auch nicht gut. Ja, und auch nicht durchdacht. Also ich meine, du kannst doch nicht nach, weiß nicht, 5000 Jahren menschlicher Entwicklungsgeschichte erwarten, dass sie innerhalb von 10 Jahren alle daran gewöhnen, nur noch nachts zu leben, so, weißt du? Oder auch diesen natürlichen Ekel gegen Blut zu überwinden. So, ja klar, saufen wir halt Blut. Also da waren irgendwie tausend Sachen, ach, das hat mir alles nicht gefallen. Das finde ich zum Beispiel in True Blood besser gelöst, dass da so die Vampire im Prinzip Teil der Kultur sind, aber eher wie so Rednecks geächtet werden oder so. Aber es ist immer eine Parallelgesellschaft. Es ist immer irgendwo der Untergrund, genau wie bei Blade, ja, zum Beispiel. Ja. Und da fand ich halt, wie gesagt, ich halte Daybreakers nicht für perfekt, aber ich fand halt den Ansatz, der war doch mal etwas erfrischender als wieder irgendwie eine Geheimgesellschaft, wieder irgendwelche Untergrund irgendwie Leute jetzt oder auch bei der Fortsetzung von 30 Days of Night. Ja. Die fand ich gar nicht so schlecht. Ja, aber ich weiß, du fandst halt, ja ziemlich scheiße, aber ich fand die. Aber es war halt wieder halt so eine Untergrundgesellschaft, die da halt irgendwie aus dem Verborgenen operiert hat. Und weißt du, da fand ich halt dann doch Daybreakers. Ja, aber ist das, also für mich persönlich ist das noch das Letzte, was den Vampir so halbwegs interessant macht. Wenn die ganze Welt voller Vampire ist und quasi das der Status quo ist, dann finde ich eine langweilige Figur ja noch uninteressanter. So, dann ist halt die ganze Welt voller Vampire so. Finde ich jetzt nicht so spannend, als wenn die sich wirklich im Untergrund bewegen und man nicht weiß, was sie tun, was sie formen und was sie sind. So, aber weiß ich halt ganz genau so, ja, das sind halt Vampire, die beherrschen jetzt die Welt. Gut, klar. Geht ins Bett. langweilig. Ja, von mir haben, aus, aber ey, das ist halt alles Geschmackssache so. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, knickknack. Aber die Lösung haben wir doch eh schon. Einfach ganz starke Sonnencreme auftragen und dann können die tagsüber rumlaufen. Stimmt, Sunblock 2000. Blade 1. No. Darf ich mal kurz was fragen? Hat einer, oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. The Thirst. Der Durst, hat einer von euch den gesehen? Den koreanischen? Ja. Ja, der war gut. Also Thirst. Fand ich gut. Ja. Was hat er vorgemacht nochmal? Old Boy. Und Joint Security. Kann ich, darf ich, also, ja. Ja, man kann Ede natürlich nicht hören, wenn er einfach so spricht. Ja, nee, von Old Boy. Von Old Boy. Ja. Danke. Ich wollte jetzt nicht das Thema direkt weglenken, aber das finde ich auch beim Thema anderer Ansatz. Ja, hat mich aber eher verwirrt zurückgelassen, auch wenn er geile Momente hat, wie das Ende oder wie in der Mitte immer wieder Sachen, und der ist auch knallhart manchmal, aber ich fand ihn schon sehr komisch. Das hatte für mich schon nichts mehr mit Vampiren zu tun. Das war halt so, hätte auch alles andere sein können. Obwohl, ja, da fand ich es interessant. Vampirismus mehr so eine Metapher. Ja, da fand ich diesen Heilsbringer-Aspekt, den sie dem Vampirismus da irgendwie... Eddie ist aufgestanden. Und alles geht kaputt. Dass Vampire jetzt da auf einmal die Heilsbringer sind, das fand ich da bei Thirst ziemlich geil. Also das fand ich so ein... Die Idee fand ich dann auch wieder spannend. Echt, also das hat mich an dem Film am meisten irgendwie gereizt, beziehungsweise fasziniert. Und natürlich halt gut die Inszenierung von dem Typ, der ist halt... Ja, aber fandet ihr den gut? Ja. Ja. Er war nicht sein bester, wenn man jetzt mal Oldboy gesehen hat. Und Oldboy ist saugut. Also und Sympathy for Mr. Vengeance und JSA vor allem, ja, der halt leider immer wieder irgendwie vergessen wird. Jeder sagt immer Oldboy. Ja, ne? Ohne Scheiß. Ich kenne ihn nicht. Siehst du? Schon. Gerade jetzt in Anbetracht der Nord- und Südkorea-Krise sollte man sich diesen Film unbedingt nochmal angucken. Okay. Ja, kann ich nochmal ganz deutlich für alle, auch wenn es hier um Horror geht eigentlich, aber Joint Security Area, JSA, wirklich ein absoluter Spitzenfilm. Kann ich nur empfehlen. Egal, zurück zu Horror und Vampiren. Ich hätte jetzt sonst Ede gesagt, dass wir vielleicht hier und da noch mal ein bisschen was ausführen, aber Vampire polarisieren so sehr, dass wir, glaube ich, nicht ins Detail gehen müssen, was bei Lost Boys genau passiert ist. Übrigens, von wegen schlecht gealtert, schaut euch den noch mal an. Also es gibt auch selten Filme, die noch schlechter gealtert sind. Ich fand's gut. Ey. Also einen gewissen Charme hat er. Ich meine, es sind 80er-Jahre-Filme, jetzt mal ehrlich. Du guckst ja jetzt auch, klar, ich weiß, Back to the Future, dein Lieblingsfilm und alles. Aber jetzt sag nicht, dass man den nicht mehr gucken kann. Ja doch, aber den kannst du doch genauso gucken. Aber den guckst du doch genauso mit der gleichen 80er-Jahre-Brille, wie du Lost Boys auch gucken solltest. Ja, Lost Boys ist es schon schwer, finde ich. Trotz meiner 80er-Jahre-Schrägheit, Verliebtheit. Also ich fand es schon schwer zu gucken mit den ganzen, mit Corey Feldman und dem... Corey Haim. Mal ehrlich, das reicht doch schon. Ja, und eigentlich schon. Und jetzt ist Haim ja mittlerweile auch ein Zombie. Also. Es gibt sogar jetzt schon Lost Boys 3, wo Feldman wieder reaktiviert worden ist. Oh Mann. Im zweiten auch schon. Gucken wir, ist den nochmal auch schon drin? Ja. Okay. Ja. Ach ja, der kam ja erst vor ein, zwei Jährchen oder so raus, ne? Der zweite. The Tribe oder so? War das der? Das ist der zweite. Das ist der zweite. Ja, genau, das war der zweite. Und der dritte ist jetzt irgendwie, kommt jetzt die Tage oder die Monate. Da gibt es auch kleines Anekdötchen, gab es eine Reality-Show mit den beiden Corys. The Two Corys hieß die auch, mit Corey Haim und Corey Feldman. Entschuldigung, ich esse gerade. Und wäre uns nicht aufgefallen. Und da haben die halt so, halt so klassische Reality-Doku. Und dann kriegt er halt, Corey Feldman kriegt halt irgendwann das Angebot, in Lost Boys 2 mitzumachen. Und dann streiten die sich voll, weil Corey Haim halt dann sagt so, Alter, ich war der Star im ersten Teil. Ey, wieso krieg ich nicht die Frage? Aber dann sagt halt Corey Feldman, weil du ein abgefuckter Drogen-Typ bist, der völlig verrückt geworden ist. Und Filme mit Cynthia Rostrock drehst. Und was? Ja, dieser, wie ist der? Cynthia Rostrock? Cynthia Rostrock. Ja, lebt die überhaupt noch? Ich glaube, sie lebt noch, ja. Aber da gab es diesen einen geilen Film, da spielt er mit seinem Vater so ein Bankräuber-Duo und die Tussi ist, glaube ich, die Freundin vom Vater und irgendwie zerstreiten die sich und ja, bla bla bla. Und am Ende reisen sie nach Mexiko und treffen Vampire. Und ich glaube, wie ich mal gehört habe, waren die beiden sogar zusammen. Mit Cynthia Rostrock und Corey Haim. Ja. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich glaube, die beiden waren mal ein paar. Alter, oh, da zieht sich alles zusammen bei mir. Jedenfalls hat Corey Haim halt, war halt piss, dass er nicht die Rolle gekriegt hat in Lost Boys 2. Für Lost Boys 3 hat sich's ja jetzt eh erledigt. Eben. Vielleicht wird er ja digital draufkopiert oder so wie Brandon Lee damals. Wollen die angeblich mit Heath Ledger machen für Batman 3. Schaue ich mir nicht an. Oh nee. Ja, nur für kleine Szenen, nicht für einen kompletten Film, aber es soll in ein, zwei Szenen wollen sie ihn mit Material, was sie aus Dark Knight nicht benutzt haben und digitaler Technik, wenn es okay von der Ledger-Familie kommt, noch einen Auftritt gönnen. Mal sehen, sehen, was dabei rumkommt. Eben erstmal Tron abwarten, ob so eine Reanimation irgendwie auch noch was bringt. Ja. Ich habe schon erste Reaktion auf den Tron-Film heute gehabt. Habe ich mitbekommen, aber ich habe halt diesen einen Trailer gesehen, wo sie Jeff Bridges in Jugendlich irgendwie reanimiert bzw. animiert haben. Und Ja, ja, egal, da will ich auch abwarten, erstmal gucken, vor allem. Führt genau, woanders hin. Genau, ich hoffe, dass Tron nicht zu einem Horrorfilm der anderen Art wird, dass man sich dann trotzdem graus dem sitzt. Vorhin hattest du ja angesprochen, Ede, wer hatte nochmal gesagt von wegen, dass die Zombies eine der wenigen letzten klassischen Filmmonster sind, das warst du, Ede. Das war ich natürlich. No? Und hast absolut recht natürlich. Hast absolut recht in der Hinsicht, weil viel natürlich von dem klassischen Filmmonster, Universal Monster wie Dracula, Werwölfe und. Also einer, der es zum Beispiel eingeführt hat, wieder war J.J. Abrams mit Cloverfield. Gut, scheiß Film, aber immerhin doch. Gut, dass der Wolf rausgeht. Aber immerhin hat er wieder so ein Monster eingeführt, was ich schon eigentlich cool finde. Aber daran sieht man auch, wie schwer es ist, heutzutage. Also. Ich wüsste auch nicht, wie man es noch groß machen will, dass du wirklich ein klassisches Monster in einen Film einbaust. Das ist einfach, irgendwie ist der Zug abgefahren. Mhm. So, die einfach, die Leute heutzutage und auch die Gesellschaft ist einfach viel zu, sagen wir, miteinander vernetzt oder viel zu aufgeklärt, als dass es heißt, guck mal, da kommt der böse Dracula durchs Fenster geflogen und dass du dich davor erschrecken würdest. Ja, zumindest wenn du es nicht in einen Science-Fiction-Film packst. Weißt du, wenn du irgendwie einen Science-Fiction-Film hast, so à la Alien oder so, weißt du, wo du auf einen fernen Planeten fliegst und so. Aber in einem realistischen Setting, also in der Welt, in der wir jetzt leben, ich glaube, das kann man den Leuten nur schwer vermitteln irgendwie. Genau. Ja, aber Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber jetzt meinst du nicht, also ich sag mal so, die Möglichkeiten könnte doch mal noch, ich meine, früher gab es auch echt alle Nase lang, gab es irgendwie einen Film, wie jetzt zum Beispiel wie Deep Star 6, wo irgendeine Ölbohrung oder sonst irgendwas irgendwie hervorgerufen hat, was jahrhundertelang oder da tausendlang irgendwie unter der Erdkruste gehockt hat. Und ich meine, könnte man doch eigentlich doch nochmal probieren, oder? Also ich meine, die Möglichkeiten sind noch nicht komplett ausgeschöpft. Gut, ich wollte eigentlich das als Überleitung benutzen zu einem Film, der das eigentlich ganz gut gemacht hat. Nicht das ganz klassische Movie-Monster, aber der, ich finde, der dieses Monsterhafte wieder gut in den modernen Film verbaut hat, The Descent. Genau, darauf wäre ich nämlich jetzt auch direkt zu sprechen gekommen, ja? Weil ja, das sind auch Monster. Ja? Aber ganz ehrlich, ist für mich der krasse Schwachpunkt des ganzen Films. Descent ist ein ganz fantastischer Film bis zu dem Zeitpunkt, wo fucking Monster auftauchen. Das ist auch, finde ich, beim zweiten Teil noch schlimmer, weil da halt, dann weißt du, dass da Monster gibt und noch mehr sind. Weil, also, okay, was ich dem Film zugute halte, ist, dass man ja spekulieren kann, dass das im Prinzip Menschen sind, die da irgendwie mutiert sind und seit Jahren in diesem Steingewölbe sich weiter verpflanzt haben und halt deshalb im Dunkeln sehen können und so. Aber was ich an Descent und was ich an solchen Art, so eine Art von Horrorfilm liebe, ist, dass da Spannung erzeugt wird, einfach nur durch das Setting selbst, ja, also durch die Umstände im Prinzip. Und der Film hätte gar keine Monster bedurft, weil der war schon so bedrückend, so beklemmend, so krass. Das war ein richtig, der hat mich richtig in seinen Bann gezogen. Das war richtig eine Situation, wo ich gesagt habe, boah, hätte ich keinen Bock, mit denen zu tauschen. Was für eine Scheißsituation, die gerade stecken. Aber in dem Moment, wo Monster kam, habe ich gedacht, okay. Obwohl, ja. da fand ich die Situation aber echt noch ein ganz Stück beschissener. Also ich fand die Szene, wo sie mit dieser Kamera ihre Gruppe ableuchtet und auf einmal steht dieses Fieder. Ich hab's erraten. Ich komme gerade wieder in den Raum, ich wusste es nicht. Ich fand die großartig. Das ist auch eine geile. So viel gezuckt. Das ist eine geile Szene, aber es ist, als einzelne Szene finde ich das auch geil. Im Gesamtkontext, weiß ich nicht, das ist wie das Wolfsrudel bei Frozen. Also hätte es einfach nicht bedarf, finde ich. Bedürft. Aber wenn man der Voraussetzung rangeht, wir gucken uns einen Monsterfilm an. Wenn man mit der Voraussetzung rangeht, wir gucken uns einen Monsterfilm an. Ja, aber bei Descent geht da keiner mit. Also, Entschuldigung. Also kannst mir Descent nicht als klassischen Monsterfilm verkaufen. Also, ich verstehe, was du meinst, Eddie, aber ich meine, so gesehen könnte man auch sagen, bei From Dusk Till Dawn hätte es der Vampir auch nicht bedurft. Das hätte als cooler Gangster-Road-Movie weitergehen können, wäre ein Top-Film geworden. Auf einmal drehen sie halt irgendwie um 180 Grad und es kommt was völlig Neues rein. Also, ich kann wirklich verstehen, wenn dann das irgendwie. Aber bei From Dusk Till Dawn, finde ich, passt es irgendwie. Also, das ist halt einfach ein Goofy-Film irgendwie. Das ist halt crazy. Descent vermittelt aber von A bis Z eigentlich Hyperrealismus. Ja. Klaustrophobische Zustände und da passt dieses übernatürliche. Obwohl Visionen und so Trugbilder, also Tagträumereien kommen ja schon relativ früh in Descent, schon innerhalb der ersten paar Minuten. Also man kann schon erste Zeichen, könnte man schon so deuten, dass vielleicht nicht immer alles so sich zuträgt, wie es gerade gezeigt wird. Und ich fand den Twist, ich fand den echt geil, weil klar, man hat da, ich gebe dir vollkommen recht, diese Situation, das Setting irgendwie, wie die Tussi sich dann das Bein bricht oder wie die andere halt auch noch in dieser Felsspalte stecken bleibt. Ja, wie die da durchkrabbeln, das schlimmste Szene. Das ist für mich eine der größten Albtraumsituationen, die ich mir vorstellen kann. Und dadurch hat der Film schon echt allein gewonnen. Ja, ja, aber guck mal, ich, also ich gebe dir gerne mal ein Beispiel, mit dem ich es gern vergleichen würde. Und zwar, wenn in Blair Witch Project plötzlich am Ende auch so Monster gewesen wären, hätte es den Film kaputt gemacht. Und das ist für mich ähnlich wie Descent, weil das Setting war der Horror und die Andeutung am Ende, dass da vielleicht was doch irgendwie was Übernatürliches ist, fand ich hammergeil. Aber bei Descent war es mir zu explizit. Und ich weiß, diesen Kameraschuss, den fand ich auch geil und super, super scary. Hammer. und super, ja. Aber trotzdem muss ich sagen, so im Gesamtkontext finde ich, vielleicht hätte man es einfach ein bisschen klüger anstellen müssen oder so, das, ich weiß es nicht. Aber das hat mich rausgerissen irgendwie aus dieser Atmosphäre, dieser Beklemmtheit. In dem Moment war die Bedrohung weg, weil in dem Moment wurde es ein Monsterfilm. Und das, der, wie gesagt, ich habe heutzutage, ich habe vor Monstern einfach keinen Schiss. Aber in so einem fucking Bergwerk irgendwie da oder in so einer Höhle irgendwie verloren zu gehen, kann ich diese Angst, kann ich irgendwie, die spüre ich. Weißt du, was ich meine? Also das wäre vermutlich auch ein sehr, sehr geiler Psychothriller geworden, genau, ohne das, komplett monströse Elemente. Allerdings finde ich, Eddie, dass dein Vergleich hinkt. Denn bei Blair Witch Project hast du ja die ganze Zeit darauf gewartet, diese Blair-Hexe zu sehen. Das hat sich ja eine immense Erwartungshaltung aufgebaut. Erst die Geräusche in der Nacht, dann gibt es diese Steinhäufler, dann verschwindete ein. Ja, aber es waren immer Sachen, das wo Rütteln du sagen konntest. Das, war, das Rütteln am Zelt. Das Rütteln am aber Zelt. Aber es waren immer Sachen, wo du sagen konntest, das kann aber auch, das war ja das Geile bei Blair Witch, du konntest immer eine einigermaßen plausible Erklärung finden. Ja, okay, ein paar überhäufte Steine oder ein abgesägter Finger oder ich weiß nicht was. Irgendwie konntest du immer noch eine Erklärung, sogar bis zum Schluss konntest du fast noch sagen, ja, okay, das ist halt irgendein Verrückter oder was weiß ich, irgendwelche Leute, die Terror machen. Schon klar, aber ich meine, dir war ja auch bewusst, dass du im Horrorfilm sitzt und du konntest dich rational irgendwie dich dagegen sperren und die sagen, natürlich, es hätte auch irgendwie jetzt einer sein können, der nachts einfach am Zelt rüttelt und keine Blair-Hexe. Aber trotzdem hast du ja unterbewusst, du wolltest ja irgendwann diese scheiß Blair-Hexe sehen, weil du wusstest, natürlich ist da irgendwas im Busch. Ob das jetzt die Blair-Hexe ist und wie die aussieht, wusstest du nicht, aber du wusstest, das ist jetzt kein realistisches Sozialdrama, sondern da wird es halt immer übernatürlicher, je länger der Film geht. Und bei Descent war das eben nicht so, weil der von jetzt auf gleich auf einmal einen Schalter umgelegt hat und du warst in einer ganz anderen Welt. So in einem neuen Film mit Monster, mit neuen Regeln. Mhm. Das haben die dir einfach um die Ohren gehauen. So, ab jetzt ist ein Monsterfilm, deal with it. Deswegen finde ich es bei Blair Witch Project sehr clever, dass sie die Hexe nicht gezeigt haben. Und bei Descent finde ich, also für mich hat der Film echt noch gewonnen, dass sie auf einmal ohne Vorwarnung einen völlig anderen Film dazu quasi gepackt haben und zu der beklemmenden Situation unter Tage kam dann halt noch die Monster dazu. Also für mich hat es echt sehr gut funktioniert. Ich fand Descent wirklich, wirklich geil. Und ich kann auch jedem nur sagen, also falls man Descent nicht kennt, es gibt ja mindestens zwei Fassungen, Daniel, da wirst du bestimmt auch mehr wissen. Die europäische, die die meisten von uns kennen, und die amerikanische, die das Ende so abgeändert hat, dass der ganze Film... Welche habe ich denn gesehen? Es ist jetzt schwer, drüber zu... Aber ich sag mal so... Kannst du ja Spoilerwarnung Antwort machen jetzt? Ja, okay. Spoilerwarnung, die nächsten 5 Minuten überspringen, weil jetzt wird das Ende von Descent verraten. Genau, also in der europäischen Schnittfassung, die meisten von uns kennen, kommt sie aus dem Loch raus, flieht, findet zurück zu ihrem Truck, haut ab und du denkst irgendwie, sie ist in Sicherheit und dann stellt sich aber raus, dass es offenbar nur so eine Fantasie von ihr war. Genau, also, und sie ist dann in dieser Sackgasse. Genau, und starrt so vor sich hin und das Bild zieht langsam immer weiter raus. Und ihre Tochter kommt noch. Also sieht noch genau, sie Tochter. Bildet sich dann ein, dass ihre Tochter noch kommt und du kannst halt mutmaßen, dass sie dann da an Wahnsinn und Hunger unten verreckt. Und die amerikanische Fassung, wenn ich mich nicht täusche, die hört dann wirklich nach diesem Tagtraum auf. Also es wird so getan, als wäre die dann echt rausgekommen und dann, da fehlt halt noch dieser hoffnungslose Zusatz. So die letzten 30 Sekunden fehlen dann halt einfach. Nee, dann habe ich auch die europäische gesehen. Also ich habe auch die gesehen, wo man freut sich so, dass sie es schafft und dann ist sie am Ende doch in diesem Bergwerk, in dieser Höhle gefangen. Und ich habe das mir so erklärt, dass sie halt auch zu einem von den Viechern wird. Ja, kann man halt so oder also hab so ich's verstanden. Interpretieren. Zumindest wahnsinnig. Ja. Ja. Aber du hast dich gefreut. Also hat es dich ja doch irgendwo noch ein Stück mitgenommen. Ja, habe ich ja gar nicht bezweifelt. Ja, weil du jetzt gesagt hast, du fandst das ab dem Moment, mit dem die Monster auftauchen. Ja, also ich meine, ich kann nicht. Ich meine, ich möchte auch nicht mit diesem Monster in einer Höhle. Ich habe den Film trotzdem, ich fand den ja trotzdem cool und fand den auch intensiv und irgendwie, ich fand halt dieses Element, dass die dann an den Wänden krabbeln können und so, das fand ich halt alles. Das meine ich ja, man hätte es vielleicht noch ein bisschen auf einer realistischeren Ebene machen können, dann wäre es für mich persönlich plausibler gewesen und spannender. Wie gesagt, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das sind Monster. So wie, ja, der 13. Kriege. So wie der 13. Krieger. Ja, genau. Das exakt wie bei der 13. Krieger. Das hat mich auch bei der 13. Krieger fand ich es genauso scheiße. Aber gut, ist auch Geschmackssache. Ja, eben, ne? Letztendlich fand ich die Set auch geil und hat mich heftig nicht mitgenommen. Und ich war danach auch echt so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich erstmal eine Limo trinken. So. Habt ihr gerade in meiner kleinen Pinkelpause über gute Monsterfilme gesprochen? Seid ihr deswegen auf Descent gekommen? Wir sind rausgegangen mit, glaube ich, ein bisschen was über Cloverfield. Ich fand den ja geil. Aber ist ja kein Horrorfilm. Ich fand den Hype besser als den Film. Ich habe ihn vermieden, ich habe ihn nicht geguckt. Also kann ich auch nichts weiter dazu sagen. Nee, wir haben nochmal dann recherchiert einfach oder wollten versuchen zu recherchieren. Wir haben recherchiert haben wir hier. Absolut. Wie denn jetzt in dem Kontext mit modernen Monsterfilmen, weil ja viel von der alten Sensibilität nicht mehr über ist mit klassischen Movie-Monstern. Was es denn heutzutage als möglichen Ersatz oder irgendwie sowas dann geben könnte? Und Cloverfield als jetzt Godzilla-mäßiges Monster oder die Descent-Monster, dort könnte man quasi als moderne Movie-Monster bezeichnen. Daniel, also du hast da, glaube ich, die meiste Expertise. Fällt dir irgendein ikonisches neues Movie-Monster ein? Also neues in den letzten 10, 15 Jahren, was neu aufgekommen ist? In den letzten 10, 15 Jahren? Oh je. Das ist, ja, die klassischen Dinger sind wirklich ja 30er, 40er, 50er und dann wieder neu aufgekocht. Wie? Naja, gut, aber es gab ja in den 80ern, beziehungsweise so Anfang der 90er, da gab es ja reihenweise irgendwelche Monsterstreifen, jetzt wie halt Deep Star Six zum Beispiel, wie Leviathan, okay, da war es halt irgendwie ein verseuchter Wodka, der die Menschen mutieren hat lassen, aber es gab halt irgendwie... Natürlich. Es gab halt Monster, ja, also beziehungsweise es ging halt immer so ein Monster in so einer Tiefstation und dann gab es aber noch so Sachen wie X-Tro zum Beispiel, wo sie in irgendeiner Forschungsstation so ein Portal aufgemacht haben und dann in irgendeine, was weiß ich, im Jenseits oder sonst irgendwo gelandet sind und von da kam auf einmal irgendwie so ein Vieh raus und hat erstmal die ganze Station da irgendwie der Reihe nach dezimiert. Mhm. Kann man jetzt sagen, okay, ist jetzt nur eine Alien-Neuauflage irgendwie auf der Erde oder sonst irgendwas, aber das waren ja klassische Monster, ja, und auf jeden Fall. In der Art, ja, da gab es halt schon wirklich, ich meine, gut, sagt man jetzt Predator, ist man wieder bei Science Fiction, ja, aber ich meine, wir haben ein Monster. Auch. Aber es ist keins, was jetzt neu gemacht wurde. Also Aliens und Predators sind so die alteingesetzten Monster aus den 80ern, die man sich heutzutage vorstellen kann. Also wirklich ein originäres Monster, muss ich leider aufpassen. Was gab's? Es gab sowas, The Cave hieß der, glaube ich. Das war ein Film, da ging es auch um so eine Höhlenforschung und die haben da unten halt irgendeine Kammer aufgestoßen, in der halt... Oh Gott, den habe ich sogar gesehen. Ja, ey. Ja, furchtbar. Also echt ein schlechter Film, ja. Aber ich habe auch alles schon wieder vergessen. Da waren halt auch so klassische Monster. Ich meine, gut, was hatten wir jetzt in letzterer Zeit? Wir hatten Piranhas. Ja, ich meine, wir hatten Piranhas. Es waren prähistorische Monster-Piranhas, die keineswegs irgendwie vergleichbar sind mit den, sag ich mal, tatsächlich existierenden Piranhas, die aus irgendeiner... uralten Höhle rausgesprengt worden oder per Erdbeben befreit worden. Das ist auch natürlich wieder ein reanimiertes Genre, was 70er, 80er dann wieder dann. Immerhin wurde es mal reanimiert, ja. Also ja. Aber was denkt ihr, woran liegt das? Dass klassische Monster einfach nicht mehr als Horrormotive bedient werden? Ich hatte in den Raum geworfen, dass du kurz weg warst, dass ich das Gefühl habe, dass die heutige Gesellschaft ein bisschen zu aufgeklärt ist, was so klassische Movie-Monster angeht, weil keiner hat mehr Angst, dass Dracula nachts durch dein Fenster fliegt. Und dir dann alles dann kaputt beißt. Einfach, weil ich glaube so auch, dass es, also wie jedes Genre sind, also gerade Horrorfilme sind auch immer extrem Produkt ihrer Zeit, in der sie entstanden sind. Und das wird auch oft bei so Filmen wie Hostel oder so übersehen. Man muss halt irgendwie echt auch immer sehen, in welcher Zeit die entstanden sind und warum. Und das spiegelt immer irgendwo die Realität wider oder politische Zustände oder die Befindlichkeit der Gesellschaft jetzt gerade. Und ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo der Mensch. Das schlimmste und seine Monster Untaten, an sich ist. Ne? Genau, das schlimmste und unerklärlichste und furchteinflößendste Monster ist, was wir uns denken können. Also ich glaube, irgendwie so ein, wie ein Hostel, so ein Club aus reichen Perverslingen, die Leute entführen lässt, um sie gegen Geld zu Tode zu foltern, trifft, glaube ich, gerade mehr den Nerv von dem, vor dem wir Angst haben, ja, weil es als irgendwie jetzt so ein Blob aus dem All oder so. Ja, weil einfach diese Komponente da ist. Ey, Rob Zombie dreht das Remake, weil, ne? Weil einfach diese ich auch. Die super. Komponente, dass einfach es ja sein könnte, ist, glaube ich, auch das, was viele Horrorfilme heutzutage auszeichnet, wo du sagen kannst, naja, wer weiß. Weißt du, es gibt einen Fritzel und was weiß ich, eine Kampusch und was nicht alles. Und dann denkst du dir natürlich, ja, so weit ist es mit Hostel oder Saw oder so. Jetzt klar, die Maschinerien und so, die sind natürlich ein bisschen übertrieben. Aber so generell, das ist was, wo man denkt so, Alter, das ist schon realistisch. Und das schockt einen dann natürlich auch mehr. Aber das meine ich auch wie bei Descent. Wenn du plötzlich ein achtarmiges Vieh hast mit Zähnen und es springt oder weiß ich nicht was, gehst in, als Erwachsener in der Regel nicht abends ins Bett und denkst dir, hoffentlich ist da nichts von im Schrank. Ja, aber ich meine, das war ja schon immer Bestandteil des, des Genre-Kinos, ja. Warum das jetzt, ich verstehe es leider auch ehrlich gesagt nicht, warum jetzt keiner mehr nochmal irgendwie versucht, irgendwie so eine Art irgendwie zu reanimieren, sowas, ja. Ich meine, zum Beispiel, da gab es dieses, das Ritual. Im Museum da. Ja, genau, mit Thomas Hesmore. Da war es ja auch so ein Vieh, was sich aus mehreren Viechern irgendwie zusammengesetzt hat und dann da in dem Museum amok gelaufen ist und sowas. Sowas gibt es einfach nicht mehr, ja. Also ich meine, warum? Klar, weil der Mensch ja wahrscheinlich jetzt wirklich das Monströse. Es gibt aber viele Sachen nicht mehr. Zum Beispiel einfach so, überleg mal, es gibt keine richtigen Science-Fiction-Filme mehr. Also so Space-Opera-mäßig, Star Wars und Star Trek, klar. Aber so ein richtiges Science-Fiction-Epos gibt's nicht mehr. Und da frage ich mich auch, warum? Was ist mit dem Science-Fiction-Film passiert? Es gibt keine fremden Planeten und Rassen. Was ist mit Avatar? Avatar, ja. Ist jetzt einer, der gerade wieder rausgekommen ist. Aber okay. Gebe ich dir, aber das ist jetzt auch der einzige, der jetzt seit langem wieder gekommen ist, aber dazwischen... Ja, du musst dann auch speziell sehen, also gerade Science-Fiction-Sachen, ich vermisse auch echt gute neue Science-Fiction-Filme und Avatar ist hier ein spezieller Punkt, der auch wegen anderen Sachen funktioniert hat und nicht nur wegen des Science-Fiction-Ansatzes. Nee, aber sowas wie Mass Effect zum Beispiel als Spiel, sowas als Film würde voll funktionieren, aber es kommt einfach nicht. Wir sind viel mehr jetzt auf Fantasy und dem Kram, aber so richtige Space... Also wir spielen heute noch die Nachläufe eben, weil Herr der Ringe so extrem erfolgreich war, dass das eben das gut funktionierende Konzept ist, auf dem man sich dann auch versteift, wenn dann neue Fantasy-Filme gemacht werden. Da wird eben Chroniken von Narnia lieber verfilmt und die Harry Potters und was auch immer das ist. Oder die Twilights, die ja auch ein supernatürliches Element dann dort drin haben und Fantasy, die dann dazukommt. Science-Fiction-Filme speziell, das Problem dabei ist immer so für die, damit sie dann echt gut und geil und kinomäßig aussehen, musst du viel Budget investieren. Nur es ist ein Risiko, glaube ich, für die Filmstudios, weil du momentan nicht weißt, das ist nicht das, was gerade aktuell geil und gewollt ist. Wir geben da mal keine 80, 90, 100 Millionen Dollar aus, um Mass Effect in Kinoform dann aufzuerlegen. Selbst den Halo-Film wollte man ja nicht finanzieren. Also naja, Moment, den Halo-Film wollte man finanzieren, man wollte halt nur keinen südafrikanischen Newcomer da irgendwie ans Ruder lassen. Ja, da hat man es ja gesehen, wie schlecht das mit District 9 funktioniert hat. Ja, ja, total Geld gehabt. Aber guck mal, da gibst du jetzt gerade ein Gegenbeispiel. Ja. District 9 ist ein Film, der hat mit 35 Millionen Dollar irgendwie funktioniert und hat seine, sag ich mal, Optik, wie auch seine Message, wie auch seine Unterhaltung wunderbar rüber transportiert. Die Ausnahme von der Regel. Ganz ehrlich, aber District 9 ist genau das, was ich meine. Ist kein klassischer Science-Fiction-Film, wie ich es meine. Da gibt es keine Raumschiffe, das ist auch realistisch begründet, weißt du? Da gibt es keine Laserschwerter und einen Typen, der im schwarzen Mantel oder so, die Borg oder sowas wirklich Fantastisches, ja? Das ist alles Space Opera. Space Opera, ja? Also wirklich fremde Planeten, Galaxien und irgendwelche Sachen, ja, sowas wie StarCraft oder Mass Effect oder solche Sachen gibt es eigentlich kaum noch. Es gibt halt diese realistische Komponente wie District 9 oder Splice oder weiß ich nicht was für Sachen. Aber das meine ich ja, momentan ist das Kino krass geprägt von Authentizität und wenig von wirklich Fantastischem. Egal, ob es jetzt ein Monster ist oder ob es, weiß ich, selbst bei Fantasy-Filmen, ja gut, doch Fantasy-Filme gibt's noch, ja, muss man sagen. Ist momentan noch das einzige Genre, wo es ein bisschen fantastisch zugeht. Aber so, ja, Horror, Science-Fiction. Ja, warte ab, bis Fantasy- und Superheldenfilme ausgelutscht sind. Das ist ja nicht mehr allzu lange hin. Zum Beispiel, ja. Das ist ja bald wirklich das Ende der Fahnenstange wirklich erreicht, was die Öffentlichkeit dann, dass jeder nicht mehr in jeden Superheldenfilm dann reinläuft, einfach nur, weil er dann da ist. Es reicht dann wirklich meist ein Film und vielleicht ist Avatar das jetzt gewesen. Es dauert ja noch ein bisschen Entwicklungszeit, aber Science Fiction funktioniert wieder. Mal gucken, was jetzt in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren dann kommt. Kann durchaus sein, dass wir wieder dann Hard Fantasy oder Hard Science Fiction oder sowas dann sehen. Ja? Auf der anderen Seite hat sowas wie Avatar und der Erfolg, den er gehabt hat, macht es jetzt natürlich auch Filmen, die auch in eine ähnliche Richtung gehen wollten, jetzt extrem schwer, weil also erst gibt es ewig lang keinen Film dieser Art. Dann kommt so eine Bombe wie Avatar, wird mal eben der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und den jetzt wiederum zu toppen oder auch nur anzuschließen, ist halt extrem schwierig, wenn du eh nicht im Zeitgeist bist mit deinem Film. Aber was ich mich halt frage, ist, ob es nicht irgendwelche Romanvorlagen gibt. So, ich meine, es gibt doch tausende Fantasy-Romane, die verfilmt werden. Dragonlance wird jetzt verfilmt, Goldener Kompass und Narnia und wie so weiter, wie sie alle heißen. Aber es muss doch auch ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber es muss doch bestimmt einen Arsch voll auch krasser Science-Fiction-Epen geben, die das Potenzial hätten, geil im Film zu sein. Gibt es sicher. Ne? Denke auch an die Zielgruppe. Shadowrun zum Beispiel. Zum Beispiel wäre zum Beispiel eine geile Sache. Denk aber auch mal an die Zielgruppe, sowas wie Fantasy-Zeug kannst du auch an die Kinder verkaufen, ne? Und da nimmt kein Studio 200, 300 Millionen Dollar in die Hand, um einen Film zu machen, wo du Science-Fiction jetzt nicht die Kiddies mit abholen kannst. Das glaube ich auch. Dann nimmst du halt lieber die Transformers-Franchise und lässt irgendwie Michael Bay da so einen saudummen Film machen, der aber unfassbar viel an Geld einspielt. Also bevor du dann das Risiko eingehst, so einen vielleicht unbekannten, aber total geilen Fantasy-Zyklus oder Science-Fiction-Zyklus zu verfilmen, machst du halt lieber Transformers 3. Hm. Kann ich schon nachvollziehen. Sagt aber, aber es stimmt. Also, ja, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Einwurf, deshalb, um wieder von uns allen hier, ja, sehr gut, um wieder in Richtung Horrorfilme dann dort zurückzukommen. Ein Horrorfilm, der ein bisschen so Science-Fiction-Elemente gehabt hat, der mich auch privat ganz gut überrascht hat, weil es eigentlich so ein Low-Budget-Ding gewesen ist, was, glaube ich, auch als eher so nicht offiziell als Kinofilm gedacht war. Ich weiß, Cube. Was du jetzt sagst. Achso, was? Ich dachte Event Horizon. Nee, Event Horizon hatten wir doch schon. Ja. Was wolltest du denn sagen? Cube, wollte ich sagen. Cube. Gibt es da mehrere Teile von, die Teil 2 und 3 sind wirklich sehr, sehr beschissen. Der erste hat mich aber ganz, ganz positiv überrascht, von dem Konzept her aus und von der Umsetzung und allem drum und dran. Also ich fand den ersten richtig geil. Ich kann mich erinnern, ich habe damals irgendwie in Münster noch, gab es einmal in der Woche diese kostenlose Kinozeitschrift zu mitnehmen, da konntest du halt irgendwie auch gucken, was in den nächsten Wochen anläuft. Und hat halt noch niemand irgendwas von einem Film namens Cube gehört. Dann wurde der so ein paar Zeilen vorgestellt und nur so die Story umrissen. 6 Leute wachen in so einem Würfel auf und wissen nicht, wie sie hingekommen sind und was das soll. Und das fand ich, die paar Zeilen, das hat mich so fasziniert. Ich fand es so eine geile Idee. Ich dachte, Alter, was für ein super Film man draus machen kann, dass ich Cube dann echt im Kino gesehen habe. Ich glaube, ich war einer ganz wenigen, die echt im Kino waren, als Cube kam. Und ich fand den auch richtig geil. Aber für mich ist das ehrlich gesagt weder ein richtiger Science-Fiction-Film noch im klassischen Sinne Horror. Also der hat von beiden ein bisschen was, aber da geht's mehr für mich jetzt um die psychologische Komponente. So dieses typische. Psychologischer Horror würde ich den schon nennen irgendwie. Also nichtsdestotrotz. Ja, der ist, also so gesehen ist das natürlich schon Horror, so emotionaler Horror. Mhm. Aber also für mich ist der jetzt nicht unbedingt, steht jetzt nicht bei den klassischen Horrorfilmen. Na gut, ich fand also Sci-Fi-Komponente natürlich jetzt nicht das, keine Ahnung, Weltraum und whatever und was du damit machen willst. Aber das Grundkonzept ist so neuartig gewesen, ne, und so anders, dass du einfach dann, das ist eine clevere Grundidee, wie es dort passiert. Und der Film wurde, glaube ich, auch komplett für $10,000 oder sowas gedreht dann. Es war seine Studienabschlussarbeit oder irgendwie sowas dort gewesen. Gekostet. Und wie sich dann dort assimiliert, also die würde ich auch sehr ungern spoilern, weil wer den noch nicht gesehen hat, das ist so ein echt guter Film, den leitet man sich auf DVD übers Wochenende und ist so der typische Videothekenfilm eben, ne, den man dann so entdecken kann und mit dem man abends so seinen Spaß hat und auch vielleicht darüber hinaus noch ein bisschen nachdenken kann. Der hat das echt gut umgesetzt und auch so von nach hinten heraus, nach der Auflösung und der Spannung und wie sich das alles zuspitzt, von dieser Grundidee aus gesehen. Der hat keine richtige Auflösung, oder? Er hat ein Ende, aber keine Auflösung. Er hat ein Ende, was leider ignoriert Teil 2 und Teil 3, wo die versuchen, das Ende, wie das bei Teil 1 gut funktioniert so hat, zu beantworten. Obwohl, ich muss sagen, ich muss jetzt leider eine Lanze brechen für den Cube Zero, für den Film, der vor dem Cube spielen soll. Ich fand ihn nicht so schlecht. Ja, was? Ja, ich fand die fandst du nicht schlecht? Nicht so schlecht. Gut, verglichen, wenn du den zweiten direkt davor gesehen hast, der ist absoluter Müll. Der zweite ist noch viel, viel schlimmer. Ey, die Szene, wie sie die Jäger da rausschicken mit ihren leuchtend grünen Augen und so einem komischen Cube-Tattoo auf dem Kopf, damit auch jeder sofort sieht, dass sie was mit dem Cube zu tun haben, mit dieser ultrageheimen, sinnlosen Forschungsarbeit. Dann ziehen die da los und nehmen im Wald irgendwelchen Jogger mit, oder was? Der spielt auch nur komplett. Der spielt Cube Zero, in Cube Zero siehst du doch, wie die Leute in Cube kommen. Da siehst du diese Häscher da, die haben so leuchtend grüne Augen. Die sind halt irgendwie die Cube-Armee. Und da kommt noch dieser Typ mit dem Krückstock und diesem Glasauge oder so, der Böse. Kubaner. Die Kubaner. Ja, sehr gut. Mit Ian als Anführer wahrscheinlich. Nee, ich fand den richtig zum Kotzen. Also ich fand den so als... Da fand ich den zweiten noch besser. War der erste eigentlich von Stanley Kubrick? Ich glaube, es ist Ians Lieblingsfilm. Ja. Das habe ich mir jetzt geschnallt. Ja, nee. Ja, aber der, also der... Nee, Cuba. Wer den nicht gesehen hat, echt ein kleiner, guter, netter Film. Speziell der erste Teil, wenn man die nächsten beiden ignorieren will. Nee, Du hast ihn noch nicht gesehen. Doch, ich habe den ersten gesehen, aber ich erinnere mich nur noch, dass der am Ende mir nicht erklärt hat und dass ich den deshalb doof fand. Aber also muss man dir alles erklären? Ich bin ein großer Freund von, zumindest werf mir genug Details hin, dass ich selber drüber rätseln kann. Wenn ich das die hatte er. Ja, aber das war doch genau. Der hatte so. Exakt genau das. Ja. Genau das. Ja, vielleicht muss ich den mal wieder sehen. Also ich habe es damals nicht entschlüsseln können am Ende. So, für mich war das einfach okay. Die Frage ist, was du wirklich entschlüsseln willst und was nicht. Ja, genau. Ich glaube, komplett entschlüsseln soll man den Film ja auch gar nicht. Das macht doch gar keinen Spaß. Also am Ende von Cube weiß man, wie das alles funktioniert, aber man weiß nicht, warum. Du musst dich halt am Ende selbst fragen, warum? Was sollte das jetzt alles? Mhm. Aber wie das funktioniert an sich, das hast du ja schon verstanden. Also du weißt schon genug um die Situation. Ja, also ich fand speziell, wie die da reinkommen, was der Sinn der ganzen Sache ist. Ja, das ist ja auch irrelevant. Aber das ist ja gerade das Geile daran. Das finde ich gerade so faszinierend. So, warum? Genau, ich finde, Cooper ist einer. Ist doch geiler als jede Erklärung. Ja, weil irgendjemand 300 Millionen Dollar zu viel hatte und nicht wusste, was er damit machen sollte. Genau, Cube ist einer der Filme, der genau weiß, an welcher Stelle er aufhören muss. Ähnlich wie Inception, ohne das Inception-Ende zu spoilern. Na, aber dort, ich meine, jeder, der ihn gesehen hat, weiß, das ist genau der richtige Punkt gewesen, um dort den Film zu beenden. Weil der genug das an Fragen und Eigeninterpretationen dann übrig lässt, dass du dann dich darüber hinaus nochmal mit dem Film beschäftigen kannst. In deinem Kopf oder mit anderen Leuten zusammen. Oder? Schon ehrlich sagen. Die guckt nur ganz starr vor sich hin. Ja, nö, ach egal. Ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht so viel über Cube reden, das ist mir zu egal. Aber nur was zu Monstern. Hast du dir Miesmacher hier Argumentation von Trant dann geholt? Nein. Gefällt mir alles nicht. Ich weiß einfach, dass auf deiner Liste dann auch so viele coole Sachen sind, wozu ich mehr Lust habe, was zu sagen, als zu dem Cube, der. Was steht da? YouPorn? Was? Auf deinem Blog, was sehe ich da? YouPorn? Was? Quapare? Was soll das heißen? Vampire steht da. Vampire, Alter, das sah aus wie YouPorn. Ey, wir können auch über YouPorn reden. Das sieht aus wie YouPorn. Wieso sollte ich mir auf meinen Spickzettel YouPorn draufschreiben? Was ist denn YouPorn? Sehr gut, sehr gut. Ich schick dir mal einen Link. Nee. Okay, ja, dann dürft ihr nächste Von wegen Monster und so weiter, eine Sache, was man auch ins Monster-Genre ein bisschen reintun könnte, eine Verfilmung von der Gremlins. Kurzgeschichte von Stephen King, vor ein paar Jährchen dann nochmal rausgekommen ist. Ich habe die Geschichte kurz vorher gelesen. The Mist, der Nebel. Den super. Fand ich gar nicht so Mist. wer von euch hat, bevor er den Film gesehen hat, die Kurzgeschichte gelesen? Natürlich, selbstverständlich. Das war dieses ich habe alle in the von Stephen King gelesen. War das dieses Lady in the Room oder was? Oder wie das hieß? Nein, schon der Nebel. Der Nebel. Schon The Mist? Ja. Okay. Also eine Kurzgeschichte gleichen Namens, glaube ich, Anfang der 80er oder so. Das Schöne ist eben, dass es wirklich eine Kurzgeschichte ist und du auch das. Ja, na, es ist schon ein bisschen länger als eine Kurzgeschichte. Ja, 100 Seiten oder sowas? Also die ist schon länger als eine Kurzgeschichte, aber kein Roman jetzt. Kann man schon mal irgendwie an zwei Abenden gemütlich durchgehen. Ja. Simon, erläuter doch mal kurz das Grundkonzept. Ne? Worum geht es denn in The Mist? Im Grunde ist es eine Tentakelversion von Zombies im Kaufhaus. Die sind in so einer Mall und draußen ist der Nebel und wie immer bei Stephen King, es baut sich ewig auf und es geht um, der trinkt erstmal drei Bier und dann fährt er und auf jeden Fall irgendwann sind sie da endlich drin. Genauso. Und da kommt der Nebel und dann sind da irgendwelche Monster. Alles, was man sich an Ekel vorstellen kann, ist in diesem Nebel. Und die sind halt da drin und merken das langsam. Und das ist halt wie Stephen King. Der endet ja immer dann, also der hat entweder dumme Enden oder zu frühe Enden. Also noch, und ist in dem Fall nicht wahr. Nee, also okay, wir wollten jetzt nicht was ja, nicht was, ja. Nee, wir können so ja gleich über das Ende von dem Film reden, verglichen mit dem Buch, mit der Kurzgeschichte. Ja, wenn wir dann, also lass uns da mal ein bisschen die Spoilerwarnung jetzt abgeben, weil wer den Film gucken will, sollte jetzt nicht drüber reden. Ich wollte es nicht spoilern. Aber da können wir gerne in Ruhe drüber reden, nur mit entsprechender Warnung jetzt hier, dass die Leute, die sich den noch angucken wollen, wirklich das auch machen. Also wir reden jetzt über das Ende des Filmes. Wie du erzählt hast, Simon, die sind eben, ja, dieser Nebel kommt von einem Schlag auf den anderen taucht er überall auf und da rotten sich eine Menge Menschen, unterschiedlicher Menschen in einem Supermarkt dann zusammen. Und primär ist es natürlich ein Kammerspiel mit Tentakeln. Ein Kammerspiel? Ja, weil alles findet ja in einem wie ein Theaterstück, ja. Wie ein Theaterstück findet dort statt, mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Charakteren, Ideologien, die da kommen. Ja, er wird nicht gelobt. Ja, danke sehr. Nur natürlich, was der Film, fand ich, anders gegenüber der Kurzgeschichte dann gemacht hat, war natürlich das Ende, was da, könnt ihr euch noch an das Ende in dem Buch erinnern? Selbstverständlich. Ja. Das ist ja mehr so ein fast schon offenes Ende gewesen. Ja, mehr als ein offenes Ende. Sehr offen. So offen also wie die Tür von dem Supermarkt, wo sie am Ende rausstürmen. Genau. Ja. Das ist aber schön gesagt. Ja, das ja, das ist wirklich Metaphermorden. Ja. Setze deine Superkraft ein. Genau. Also das Besondere bei der Nebel ist ja, und ich finde den Film auch richtig, richtig geil. Mich hat er extrem geflasht. Ich war sehr beeindruckt. Ich fand ihn super. Das Besondere bei der Nebel ist ja, dass die Bedrohung für die Figuren auf zwei Ebenen passiert. Mhm. Einmal natürlich durch den Nebel, der so langsam die ganze Stadt einhüllt. Und am Anfang wissen die Bewohner ja auch nicht, da zieht halt so eine Nebelbank auf. Mhm. Sie meinen, das ist ungewöhnlich für die Jahreszeit, beobachten es alle so ein bisschen, aber tun es halt als Wetterphänomen ab. Finde es aber schon komisch, dass so allmählich die ganze Stadt von diesem Nebel eingehüllt ist. Und dann merken so die ersten zwei, drei Figuren, dass in dem Nebel wohl auch irgendwie Monster sind. Also echt so mit Scheren bewehrte Tentakelviecher, die Leute einfach zerreißen. Also flüchten die sich alle in diesen Drugstore. Das heißt, sie können den Raum nicht verlassen. Da draußen lauert der Tod. Mhm. Gleichzeitig spaltet sich die Gruppe von diesen Überlebenden aber auch in zwei Lager. Die einen, die das rational erklären wollen und versuchen dann, wie das Beste aus der Situation zu machen. Und die anderen scharen sich um so eine religiöse Fanatikerin, die meint, das wäre alles die Strafe von Gott und das ist alles, weil die sich falsch verhalten haben. Aber das ist echt typisch King, oder? Immer so, diese religiösen Fanatiker hat er sehr religiöser gerne. Diese Archetypen macht er immer. Das stimmt. Und ich kann mich auch hier, wir sind ja schon innerhalb der Spoilerwarnung, aber ich gebe nochmal eine Spoilerwarnung. Jetzt die Szene, wo diese religiöse Anführerin Carmody, Miss Carmody, wo die erschossen wird dann von diesem Ladenbesitzer. Ey, da hat das ganze Publikum geklatscht, wirklich. Das war ein extrem ernster, düster Horrorfilm, alle voll angespannt, aber als die erschossen wurde, so knallhart, haben wirklich alle applaudiert. Und ich habe in Foren gelesen, dass es wohl überall auf der Welt, also überall schreiben Leute, ey, als die abgeschossen wurde, habt ihr auch alle triumphiert und gejubelt. Das ist sehr interessant. Ja. Aber da muss man auch mal die Leistung von Marsha Gay Harden, war das, glaube ich, überlegen, die wirklich super. Die Frau super aggressiv beziehungsweise super aggressiv nervend ganz schlimm quasi ganz schlimm gespielt hat. Also es war großartig gemacht, ja, also es war echt, dass sie einen so aufregt und dass man wirklich ihren Tod herbei wünscht und beklatscht. Ja. Großartig. Ja, genau. Und jetzt nochmal zum Ende. Also die Kurzgeschichte endet damit, dass sich die letzten 4, 5 Überlebenden flüchten sich von dem Drugstore dann ins Auto, weil sie irgendwann erkennen, dass sie da früher oder später überrannt werden. Sie müssen sich halt dann mal weiter bewegen. Oh, wir werden gerade mitten im Podcast gestört. Von unserem Obermufti. Da guckt er nur. Danke, du. Tschüss, Schatz. Genau, wir sind hier schon im hintersten Raum. Ja, ja, wirklich. Wir, also, wir haben uns echt zurückgezogen, müssen nichts mehr gegen. Wir könnten auch im Keller sitzen. Also sie sind halt in einem Auto und wissen aber auch nicht so recht, wo sie hinwollen, weil sie halt, weil der Nebel überall ist. Also eigentlich haben sie keine Zufluchtsmöglichkeit mehr. Und irgendwann nachts hört der Vater, der das Auto fährt, die anderen pennen hinten drin, und er hört im Radio ein Wort, irgendwie der Name einer Stadt oder so, und weiß halt nicht, ob er das nur gehört hat in diesem Rauschen, ob er sich's eingebildet hat oder ob da wirklich noch irgendjemand in dem Radio versucht, Kontakt aufzunehmen, und fährt dann halt einfach los, weil er erkennt, also sie werden entweder jetzt sterben oder später, aber sie müssen halt, dann können sie genauso gut losfahren und gucken, ob da echt noch jemand lebt. So hört das Buch auf. Mhm. Vernünftig. Ja, ist halt offen, so wie du gesagt hast, Simon. Mhm. Das kann einem gefallen oder eben auch nicht. Aber sie sind trotzdem in so einer kleinen Kammer der Sicherheit, so ein bisschen im Auto. So die ganz, genau, die kleinste Kammer, die noch möglich ist, sozusagen. Ja. Solange es noch Benzin gibt. Genau, also es ist schon sehr, ja. Genau, der Film hat mir auch echt gut gefallen. Ich habe mich immer gefreut darauf, dass das gut. Endlich mal verfilmt wird. Und der Film hat das Ende noch abgeändert, und Stephen King hat selbst gesagt, er wünschte, ihm wäre das Ende eingefallen, weil er das im Film echt besser fand. Und ich muss auch echt sagen, ich fand das so gut. Ultra hart. Also da ist halt auch die Gruppe der letzten Überlebenden im Auto. Und okay, jetzt wirklich definitiv die allerletzte Spoilerwarnung. Ja. Also ab jetzt keine Beschwerden mehr. Ja. Und der Vater erkennt dann halt mit seinem Sohn und, glaube ich, noch zwei anderen, die sich retten konnten, dass sie da nicht wegkommen. Weil nämlich so Sachen, also hohe Gebilde da irgendwie rumlaufen und alles so völlig aussichtslos. Genau, du siehst halt die ganze Zeit eh schon. Man merkt so, ey, wir sind hier nur noch Ameisen. Du siehst halt die ganze Zeit eh schon die Schemen von den Monstern im Nebel. Und dann irgendwann fahren die halt so durch die Straße und du siehst halt wirklich so ein, was ich, 40, 50, 60 Meter hohes Riesenvieh auf 5 Beinen. Auch so, die was geilste Szene, wirklich. Was Szene. So über den Horizont zieht, das ist halt gigantisch. Ein Monster übrigens. Ja, sogar mehrere. Ja. Stimmt. Große Monster. Ein Monster-Movie. Ja, also Monster. Also da wird quasi schon angedeutet, dass die ganze Welt von diesem Nebel überrannt ist. So, der Monster in dem Nebel beherrschen jetzt die Welt. Und der Vater kommt dann zum Schluss, dass sie keine Chance mehr haben. Und erschießt dann wirklich alle Anwesenden im Auto, inklusive seinem kleinen Sohn. Und das ist ultra hart, ganz schlimm. Und kurz bevor er sich selbst erledigen kann, also er steigt halt aus dem Auto, hat keine Patrone mehr und schreit quasi in den Nebel, jetzt nehmt mich auch, so, weißt du, jetzt hat er schon sein eigenes Kind umgebracht, alles sind tot, ist jetzt will er halt auch gefressen werden. Und er hört aber irgendwann so ein Rumpeln, weißt du, das wird immer lauter und du denkst, jetzt kommt das größte Monster ever, kommt an, frisst ihn. Aber nee, der Nebel lichtet sich und du siehst halt, wie die fucking Army, weißt du, so ein Konvoi aus mehreren Trucks, 1000 Soldaten mit Flammenwerfern, wie die den Nebel zurückkämpfen, so, weißt du, und hätte er nur 2 Minuten gewartet, wäre er vielleicht gerettet worden von der Armee, die jetzt gerade einmarschiert und den Nebel zurückschlägt. Super. Zu so einer unglaublich traurigen Musik auch noch. Er bricht da irgendwie echt heulend zusammen. Ich muss echt sagen, das hat mich emotional wirklich mitgenommen. Ich fand das Ende von der Nebel, da war es auch totenstill im Kino. Da hat keiner mehr irgendwas gesagt, keinen dummen Spruch. Niemand hat gelacht. Alle waren wirklich total getroffen. So, da war komplette Stille die letzten 5 Minuten. Das war sehr, sehr geil. Der Nebel. Es ist auch selten, dass man bei Buchverfilmungen dann nochmal überrascht wird. Ich meine, dass da nochmal oben drauf was kommt, weil ich dachte, das Ende des Buches schon oder der Kurzgeschichte ist schon so gut, wie es gewesen könnte ist. Könnte in dem Film auch genauso sein. Die hätte auch einfach in den Nebel fahren können und dann wird es halt schwarz. Ich hatte da eigentlich auch ganz gutes Vertrauen. Das ist ja hier Frank Darabont geschrieben und verfilmt, hat ja The Green Mile gemacht, wollte Indiana Jones 4 machen und macht jetzt The Walking Dead. Nicht nur das und The Shawshank Redemption. Mit einer der besten King-Verfilmungen ist und eigentlich für mich auch einer der besten Filme überhaupt, die es gibt. Ja, ich kann mir immer wieder... Das ist sehr, sehr gut. Immer noch geil. Ja, daran sieht man, Frank Darabont, der kann es halt. Es gibt so Leute, die können es einfach. Darabont und Stephen King können es, glaube ich. Also der hat das gelesen, dass der die komplette Writing-Staff... Ja, hat er alle rausgeschmissen. Walking Dead. Hat er gemacht? Ja. Komplett. Jetzt hat die zweite Season so von Walking Dead hat gerade keine Schreiberlinge mehr. Das müssen sie erst neu suchen. Gute Frage. Ich weiß nicht, ob mir das keine Sorgen machen sollte. Warum macht das nicht der Comic-Autor von dem Original, also von der Vorlage? Angeblich soll der, ich hab das Original nicht gelesen, aber ich höre immer, dass die Comic-Vorlage doch nicht besonders gut sein soll, angeblich. Hat den Scream Award gewonnen für besser. Ja, es ist schon so ein kleiner Underground-Kult. Also ich habe die Comics jetzt auch nicht gelesen, aber... Ich weiß so, in der Szene, so Walking Dead unter so Comic-Super-Nerds, ist das schon eine Nummer. Die haben doch keine Ahnung. So wie Buffy unter Bryan Adams-Hörern. Ja. Buffy ist echt die beste Serie, die ich je geguckt habe. Awesome. Gut, ja, einer der... Aber wollen wir nicht vielleicht noch dann gerade jetzt, wo wir schon beim Thema sind, so mal auf ein paar Stephen King-Verfilmungen eingehen? Ich meine, wir haben schon sehr ausführlich besprochen, aber da kannst du gerne noch kurz dein Senf da mit dazugeben. Außer Tim Curry gibt es an der Verfilmung von S nichts Gutes. Warte mal, Tim Curry, Jim Carrey ist nah dran, ne? Ja, eben. Drei Buchstaben schon deswegen, sollte uns ein Zeichen sein, ja. Oh, der Soundtrack war ganz nett. Ja. So mit diesen alten. Ja. Aber im Vergleich zum Buch ist die. Kompletter super. Gut, ich fand sonstige Stephen King-Verfilmungen waren sehr. Manchmal klappen sie, sehr oft funktionieren sie nicht. Selbst das Zeug, was er selbst verfilmt hat. Rea M. Es begann ohne Vorwarnung. Ja. Super geil. Mit AC/DC noch, die da bei der Hängebrücke irgendwie den Truck. Maximum Overdrive meinst du, ja? Maximum Overdrive. Ja. Unfassbar. Hieß hier in Deutschland halt Rea M. Ja. Tut mir leid, das war schon so mächtig. Es begann ohne Warnung. Mit Emilio Estevez. War das Emilio Estevez oder war das nicht... Emilio! Sein Vater ist ja auch eine große B-Movie-Ikone hier, Joe Estevez. Ist sein Vater nicht Martin Sheen? Natürlich. Ja, klar. Natürlich. Oder sein Onkel? Ach nee, der Bruder von Martin Sheen. Genau, sein Onkel, Joe Estevez. Ja. Ich krieg die immer durcheinander mit den ganzen Sheens und Estevez und so weiter. Klingt ja auch so ähnlich. Mighty Ducks. Hier Stephen King-Verfilmung oder sowas. Einige der Bücher fand ich sehr, sehr spannend. Also ich weiß auch, als Kind habe ich Brennen muss Salem gelesen. Als einer hat mich total geschockt als Kind, weil da war ich richtig, ich hatte nachts Angst, Probleme zu pennen, weil ich den in Griechenland gelesen habe, in einem verlassenen Haus. Da fand ich aber, ein Stephen King-Film, der mich wirklich, meine Kindheit und Jugend, den habe ich wirklich zu früh gesehen, verfolgt hat, war Friedhof der Kuscheltiere. Ja, Alter. Von dem hatte ich wirklich lange Zeit richtig Schiss. Ja, nicht die beste Verfilmung, aber die Szene, wo sie in das geil, Zimmer von der Schwester kommt, ist diese deformierte, kranke Schwester. Alter, das ist Rachel! Der Horror. Ja, das war echt ganz der Horror. Schlimm. Auch nicht sehr schön war die Szene, wo dem alten Nachbarn, von dem kleinen Drecksbalk, was sich unter dem Bett versteckt, mit dem Skalpell die Achillessehne durchgestanden. Nee, und der Mund wird doch auch aufgeschnitten. Ich glaube aber mit der Achillessehne sieht man geiler. Da gibt es nicht viel, was in diesem Fußbereich, sag ich mal, mithält. Also da gibt es hier bei Tanz der Teufel. Fußbereich. Da gibt es bei Tanz der Teufel die schöne Bleistiftszene, aber und bei Sympathy for Mr. Vengeance. Ja, in dem See. Im Wasser, im See. Und in Hostel 1, hiermit, du kannst jetzt gehen, steh auf. Und er steht auf und zack, ja, das war. Aber nichtsdestotrotz, bei Pride of the Kuscheltiere muss man darauf achten, wenn ihr nochmal guckst, da gibt es zwei Szenen, wo ich mich frage, ob sich da Schauspieler ernsthaft wehgetan haben. In der einen rollt nämlich Dale Midkiff, der Darsteller von dem, der Hauptdarsteller halt, ist irgendwie so im Bett Aaron und pennt Lambert. Und dann klingelt der Wecker, er schreckt voll auf und rollt so vom Bett. Und entweder er hat es unfassbar gut getrickst oder er ist wirklich volle Kanne mit der Schläfe so in den Nachttisch. Muss man darauf achten. Und die zweite Szene ziemlich am Ende, wo der besessene Sohn schon im Rampage-Mode ist quasi. Sie betäubt ihn mit so einer Spritze und er torkelt so weg und sagt, oh, das war aber gar nicht nett, Mami. Und kippt volle Kanne gegen die Wand. Ich frage mich echt, ob die diesem kleinen, dreijährigen Kind irgendwas gespritzt haben. Ich glaube, das war... Aber war achte mal drauf. Ein Zwergendarsteller. Der kippt so, der läuft so ein kleines Kind und auf einmal, boom, knallt er voll gegen die Wand. Ich glaube, die haben dem was gegeben. So. Kennt ihr jetzt von Kinski, wo er bei irgendeinem Tatort oder so auch in Wahnsinn spielt und dann so auf so einer Treppe vor der Haustür irgendwie so auch so umfällt und halt volle Kanne gegen so einen Stein Kante knallt und du siehst halt voll und denkst, Alter, Method Acting, so weißt du, der... Ich wette, er wollte sich verletzen. Ja, ich glaube auch, der wollte sich. Da gab es eh nicht, was kaputt gehen konnte. Da musste ich jetzt gerade dran denken. Ja, Friedhof der Kuscheltiere, dann mehr die Richtung, hat man früher mal geguckt, ne, aber das ist nichts, wo du jetzt das als großen Klassiker, den jeder schauen müsste, dann bezeichnen. Obwohl, er lief letztens im Fernsehen. Er lief letztens Klassiker. Im Fernsehen und da habe ich auch nochmal so eine halbe Stunde oder so reingeguckt, weil ich einfach die Atmo nochmal aufnehmen wollte und ich fand das schon cool. Also ich fand allein diese Szenerie von dem Tierfriedhof und diesem komischen Holzberg, der dahinter ist irgendwie, das fand ich, hatten die damals echt schön umgesetzt, sag ich mal, von der Atmosphäre, vom Feeling her. So. Also und auch die berühmte Szene, die ja quasi dann so einen Wendepunkt in der Story beschreibt, wo der kleine Sohn dann, ich glaube, bei einem 20 Jahre alten Film können wir schon sagen, oder? Ja. Wo der kleine Sohn auf der Straße dann überfahren wird und dann wirklich stirbt. Das fand ich sowohl im Buch als auch im Film echt schlimm. Also im Film sieht man dann in Zeitlupe, wie der kleine Schuh von ihm dann noch so durchs Bild rollt, weißt du? Und du weißt, dass er gerade von so einem Truck erwischt wurde. Und der Vater bricht dann so in Zeitlupe heulend zusammen. Ey, das fand ich schon echt hart. Also ist jetzt kein ganz großer Horrorfilm, den man gehen haben muss, aber auf jeden Fall einer der besseren Stephen King-Verfilmungen und von der Atmosphäre her, von den Schauspielern her und auch von den Tricks her, ist der immer noch passabel. Kann man sich angucken. Ist in Ordnung. Fällt euch noch eine gute, vernünftige Stephen King-Verfilmung ein? Stand by Me. Ja. Okay, ist aber kein Horrorfilm, ja? Deshalb würde ich das nicht in dieser Reihe dort mit reintun. Ich muss auch mal sagen, du findest Misery. Eine Leiche. Also, Misery. Shining. Haben wir da nicht schon drüber geredet? Über Misery? Nee. Ich glaube noch nicht. Über Shining auch noch nicht. Da wollte ich eh noch gleich drauf zu sprechen können. Oh, Shining. Old King? Entschuldigung. Bevor wir jetzt zu den ganz großen Stephen King-Verfilmungen kommen, muss ich auch nochmal sagen, dass es gerade auch im Bereich der TV-Filme mittlerweile echt eine Menge guter Stephen King-Verfilmungen gibt. Langoliers. Ey, nicht lachen. Nein. Ja, ich weiß. Ich fand Langoliers fand ich echt gut. Ich meine, und natürlich, im Vergleich zum Buch Effekte. Ist der auch echt gut gelungen. Also ich meine... Also teilweise hat er wirklich Szenen original 1:1 sogar... Wie heißen diese Dinger bei Mario Kart, diese schwarzen Kugeln an der Leine? Die Bauhaus. Ey, da gibt's originale Langoliers. Das sind die Typen, die Welt fressen. Ich dachte, das waren immer so Medien. Hier, Zini von Spaß am Dienstag, nur so mit Zähnen. Ich musste immer an diese Mario Bauhaus denken. Naja, egal. Wollte schon ein bisschen. Sagen. Tut mir leid. Also, ich meine, klar, bei Langoliers, da sieht man echt an, dass die nicht so wahnsinnig viel Geld hatten. Und gerade die Langoliers, wenn die am Ende mal auftreten, also im Buch, im Roman, in der Kurzgeschichte, sind es nur so bunte Bälle. Die haben keine Zähne, die fressen sich, sondern bunte Bälle, die bewegen sich halt so durch die Szenerie und löschen dabei alles. So alles versinkt dann so in Schwarz. Und im Film haben sie denen halt noch so Sägezähne gegeben und dann fressen die sich durch den Asphalt und so. Ja. Und das sieht halt nicht weißt so du, wahnsinnig geil aus. Unabhängig von den Effekten, aber wieder mal wie von King eben eine gute Grundidee. Ne? Eine super Story, so auch, das liebe ich immer als Stephen King. Er denkt auch an diese ganzen kleinen Details. So weißt du, wenn die quasi durch ein Zeitloch fliegen, dass sie in dem Flugzeug so ihre eigene Zeit noch so mitgebracht haben, weißt du, dann gehen dann auf einmal da die Feuerzeuge wieder an und das Bier ist noch frisch und perlich und draußen in der Vergangenheit schmeckt alles schal und alles klingt dumpf. Das sind so die kleinen Feinheiten, die mir echt gefallen bei Stephen King. So was macht er immer wieder. Der durchdenkt wirklich jeden Scheiß bis ins Letzte. Ah ja, und bei TV-Verfilmungen auch noch sehr gut fand ich The Stand. Fand ich die Miniserie. Fand ich auch echt sehr, sehr geil. Das letzte Gefecht mit Parker Lewis. Der Parker Lewis, der war schon. Corin Namek. Der ist Corin Namek, genau. Aber das war, ist jetzt nicht und Gary Sinise. Das ist nicht der Zweiteiler, oder? Doch, du meinst nicht. Also in Amerika ist er, glaube ich, in 6 Episoden. Sinise heißt der. Sinise. Nick Nolte. Ja, Gary Busy. Ja, Gary Busy, genau. gesagt, ey. Exakt, ja. Heißt Busy, Alter. Heißt Busey. Heißt ah ja, genau. Busey. Und der Sturm. Gary Busey. TV-Film fand ich auch sehr gut. Der Sturm. Oh Gott. Welcher war der nochmal? Der Sturm? Das war der mit dieser Insel. Bei Stephen King sind das ja auch gerne mal Inseln, so abgeschnitten von der Außenwelt. Nein. Und da kommt halt ein Fremder auf die Stadt, in das Dorf, bringt ein paar Leute um. Linoak heißt der. Und der will irgendwas. Und bis zum Schluss kommt halt nicht raus, was er will. Er will irgendwas von den Leuten. Das hat einen Grund, warum er da ist. Klärt sich aber erst am Ende. Und das Ende ist dann auch echt wie ein richtiger... Das ist krass. So, wenn man erfährt, was der eigentlich will, dann kommt auch diese psychologische Komponente, so typisch Stephen King, mal wieder rein. So. Das Schlimmste ist halt der Mensch und all sowas. Kann ich echt nur empfehlen. Kleiner Geheimtipp, Der Sturm. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm. So. Und jetzt zu Misery, worüber ihr reden wollt. Jetzt, ja. Erstmal zu Misery und danach zum ganz großen Stephen King-Käse. Nee, Misery... Misery? Ja, gut. Ja, stimmt ja. Auch von wegen der Mensch ist dann... Ich sagte gerade, das ist kein Horrorfilm, sondern ein Psychothriller. Ja, aber wir haben ja gesagt, das größte Monster ist der Mensch. Und ich meine... Okay, wo machst du dann? Dann können wir aber über viele Filme reden. Dann kannst du auch über Einer flog übers Kuckucksnest reden oder weiß ich was. Also... Klar, obwohl, das ist gute, also dann lass uns über Shining reden. Dann lass uns über Shining reden und lass uns das auch mal dann als Abschluss dann haben für den Podcast heute. Shining habe ich auch das Buch gelesen und das ist natürlich geiler als der Film, aber auch einfach anders als der Film. Mhm. Und ich finde den Film geil. Also was soll ich sagen? Da gibt es echt viele Leute, die den auch nicht so geil finden. Oder gehypt haben, ja, aber ich muss sagen... Ich habe auch meine Probleme mit dem. Ich finde den geil. Also ich finde, der zieht sich manchmal ein bisschen, aber so allgemein, finde ich, hat der teilweise... atmosphärisch einige Szenen, die auch heute noch also allein, richtig heftig sind. Allein wie die fette, wabbelige, verschimmelte Alte aus der Badewanne steigt und ihn umarmt, das ist immer noch großartig. Ja, oder auch die Szene mit den zwei Mädchen da im Hotelflur und auf einmal flutet sich alles mit Blut. Das war schon... Ja, genau. Das sind ja diese lange Schlauchfahrt, ja, den Gang runter und plötzlich. Auch das heutzutage, wenn ein Horrorfilm irgendwie in einer Villa oder in so einem Hotel spielt, so wie in The Shining, dann weißt du diese langsamen Kamerafahrten durch die Gänge, weißt du, bist allein, isoliert, so alles, weißt du, wird allmählich immer enger. Das hat Shining auch etabliert, so. Also, war halt Stanley Kubrick, war ja, genau, ein fucking Kubrick. Meister. So. Das muss da man kannst sagen. Da kannst du nicht argumentieren, der wusste verdammt normal, wie man es macht. Aber es war das die Verfilmung nie gefallen. Ne? Ich muss auch sagen, ich finde, Shining ist immer noch gut, aber ich habe auch ein paar Probleme, eben weil ich halt irgendwie auch großer Stephen King-Fan bin und die Geschichte auch ein paar Mal gelesen habe. Für mich das Problem bei Shining, bei der alten Verfilmung ist, dass, also bizarrerweise ist es eigentlich Jack Nicholson, weil der so gut ist, dass er quasi die Entwicklung, die seine Figur durchmacht, nämlich dass er allmählich in den Wahnsinn abdrifft, die nimmt er irgendwie schon vorweg. Also da hätte es eigentlich jemanden gebraucht, der normaler ist und von dem du nicht ab der ersten Szene denkst, okay, der hat irgendwie einen ernsthaften Knall. Der wirkt immer so latent aggressiv. Ja, so diabolisch einfach. Genau, so ein bisschen diabolisch verschlagen und natürlich ist es wahnsinnig gut gespielt und so, das liegt nicht an ihm. Ich glaube nur, für den Kern der Geschichte war das ein Nachteil, Jack Nicholson zu nehmen. Ja, und es ist nur ein kleines Detail, aber in der Geschichte brennt am Ende das Hotel auch ab, der Kessel explodiert oder irgendwie sowas. Und dadurch wird auch schon relativ deutlich impliziert, dass das Böse Teil des Hotels wirklich ist, also als wäre es verflucht. Und dadurch, dass es im Film stehen bleibt und du quasi den ganzen Wahnsinn wirklich nur auf den Vater projizierst, der ist halt irgendwie einfach durchgedreht und diese übernatürlichen Elemente wie die Tussi in der Badewanne und so, kannst du dann halt als Projektion seines verzerrten Ich-Bildes, keine Ahnung, interpretieren. Aber das ist halt, da geht es halt mehr in die psychologische Richtung, dass der Vater halt einfach einen Knall hat und da ist es halt blöderweise ausgebrochen. Es geht so ein bisschen der Geschichte entgegen. Deswegen, ich bin auch nicht uneingeschränkt Fan, aber Shining ist halt immer noch ein geiler Film. Ja, dieser krasse Wandel, der kommt halt ein bisschen plötzlich halt. Ne? Also der Moment, also das baut sich ja nicht wirklich so langsam irgendwie bei... Also na gut, es gibt ja zwei unterschiedliche Versionen von Shining. Ne? Also ja, es gibt ja die amerikanische Fassung, die eine halbe Stunde länger ist oder sowas. Nee, also TV-Dreiteiler. Nee, das TV-Dreiteiler, nee, ich habe das zuletzt mir nochmal angeguckt, das wusste ich vorher auch nicht eben, dass die europäische Fassung ist ja wesentlich kürzer als die Ami-Fassung, weil Kubrick laut eigener Aussage dachte, ja, die Europäer sind nicht so dumm, die brauchen nicht so viel Backstory. Und die Ami-Fassung hat noch diverse Szenen mit Kinderpsychologen und andere Geschichten, so weiter, die es teilweise eine halbe Stunde länger machen, den Film, der auch also noch mehr Aufbau dann dort drin ist. Dadurch durchaus dann entstehen, dass in der Folge vielleicht mit der Ami-Fassung für einige der Film besser funktionieren würde oder nicht. Weil dort mehr gezeigt, mehr erklärt, mehr gemacht wird. Ich habe die jetzt nicht gesehen, also habe ich den Vergleich nicht. Nur habe ich eben nochmal drüber gelesen, was ich doch recht interessant finde. Wir Europäer sind ja nun mal klüger. Ich bin dafür, als nächstes einen Film zu nehmen, den der Wolf nicht kennt. Okay, Einen Film zu nehmen, den der Wolf nicht kennt. Frage ist, wollen wir noch kurz über ein paar Filme quatschen oder wollen wir langsam in Richtung Ende dann abdriften? Weil ansonsten hängen wir dann wieder drei. Du bist doch jeder Moderator, wir sind dein also ich würde ich würde gerne noch ein Untergenre reinwerfen an Horrorfilmen, die Brian Adams Konzertmitschnitt? Nein, das... Ich hab 4 DVDs zu Hause. Also Best of Buffy? Bitte auch. Habe ich auch alle DVDs zu Hause. Weiß ich. Aber jetzt waren wir ja schon bei Haunted House fast. Ne? Also ich wollte in die Richtung gehen, ein Genre, was immer wieder mal gerne probiert wird, wo ich auch einige gute und echt schöne Filme habe, die ich dann dort aus mag, aber die einfach nicht erfolgreich sind, die Horrorkomödien. Ja, es gibt eine Handvoll Sachen, die waren recht erfolgreich, wie wir haben vorhin zum Beispiel Shaun of the Dead angesprochen, da werden wir gleich nochmal drüber reden, aber auch andere Sachen. Einer meiner Lieblingsfilme aus den 90ern, The Frighteners, mit Michael J. Fox in so seiner Peter Jackson und Michael J. Fox in seiner letzten großen Kinorolle. Oder Slither fand ich nicht schlecht von vor ein paar Jährchen mit Nathan Fillion und Riesenblutegeln und was auch Alienblutegeln, was auch immer dort gewesen ist. Also Schleimviecher da. Und der fetten Fleischkugel. Irgendwie dieses Genre funktioniert leider nicht wirklich so sehr bei den Kinogängern. Die wollen lieber klassischen Splatter, Slasher-Filme, Torture-Porn mittlerweile, Saw, was auch immer da dort ist, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Aber speziell der Einzige, der wirklich gezündet hat, gerade angesprochen, Shaun of the Dead. Drag Me to Hell hat auch nicht wirklich funktioniert. Na, kein Erfolg an den Kinokassen. Also wenn sobald Komödie dort mit reinkommt, wissen die Filmproduzenten, da kann es gleich ungefähr die Hälfte des Einspielergebnisses wegschneiden. Na, das Comedy-Element funktioniert da nicht wirklich. Ja, aber das sind natürlich auch zwei sehr extreme. Also da bedarf es schon wirklich talentierter Leute, Drehbuchschreiber als auch Regisseure, als auch Schauspieler, um sowohl den Horror wie auch die komödiantischen Elemente überzeugend rüberzubringen. Also irgendwie, weiß nicht, gut aussehen und im BH durch die Villa rennen und abgeschlachtet werden, das, glaube ich, kriegst du eher hin, als jetzt wirklich einen guten Gag, so vom Timing her und dann von der Performance her vor zu liefern. Also, vor allem halt muss man ja auch unterscheiden, ob es jetzt eine Parodie sein soll, wie jetzt Shaun of the Dead, oder halt wirklich eine Komödie, die dann auch wirklich derbe ist, ne? Wie jetzt zum Beispiel halt dann von mir aus Mein Nachbar, der Vampir. Du meinst Fright Night. Fright Night, der ist, der ist super. Einer meiner Lieblingsfilme. Sehr, sehr groß. Hier Marcy, ne? Mit Marcy als Vampir-Tussi, jung und knackig, als sie es damals noch war. Marcy von El Bundy. Ja. Die, Marcy Darcy. Genau. Ja. Und die alte super, Lesbe. Super Filmmusik, Brad Friedel, der das Terminator-Theme komponiert hat, hat einen super Titelsong gemacht. Und also der Bösewicht aus City Cobra, der war doch der eine Handlanger Vampir. War da bei City Cobra? Das war bei City Cobra dieser Schlitzer halt quasi. Echt? Ja. Super. Ganz großartig. Nicht, Jake, der Schlitzer McGurk. Ja, genau. Jake, der Schlitzer McGurk. Ja, genau. Nee. Also sehr gut, ja. Was Shaun of the Dead für Komödie und Zombie-Filme dann dementsprechend ist, ja, kann man sagen, Fright Night so für die klassischen Vampir-sonstigen Filme. Du hattest ja auch sowas gehabt in den 80ern, wo der Film ja herstand, Fright Night, auch, wie hieß er nochmal, The Monster Squad? Ne? Monster Squad, ich habe ihn mir nochmal gekauft. 1985. Super geil. Monster Busters hieß der, glaube ich, in Deutschland. Muss ich dir mal ausleihen. Ich habe das Cover auch vor Augen, ich habe den noch nie gesehen. Der ist geil. Echt, der ist echt. Ja. Eine Gruppe Kinder und eine Gruppe dann klassischer Movie-Monster. Ich weiß, mit so einer Hand und so. Audioflick wäre das eigentlich schon. Das wäre eigentlich nicht schlecht, wo auch einige den noch nicht gesehen haben einfach. No? Ja, oh ja, da konnte ich hier mitgucken, machen. So als Erstgucker. Ja. Aber ich meine, ja, guck mal, da kommen alle Monster vor. Ja, ich kann da sagen, wie das gerade auf mich vor, da kommt der Wolfsmensch vor, da kommt hier so Schrecken vom Amazonas, so ein Fischwesen vor. Ja, der Swamp Thing hier. Ne? Richtig geil. Und Vampire. Ja, klingt gut. Ja, gut, und Vampire, nehme ich mal in Kauf. Müssen wir dann demnächst mal machen. Ja, Monster Squad, was denn aus den 80ern? Also, wo es noch funktioniert, ich meine, kann man jetzt auch sich darüber streiten, ob es irgendwie ein Horrorfilm ist, aber der passt auch in die Kategorie, sowohl erschreckend als auch lustig, war Arachnophobia. Fanden viele Leute extrem wie gruselig und spannend, als auch echt sehr witzig. Und ich muss sagen, ich finde den immer noch sehr gut. Das war spaßiger Schock. So war hier. Also ich fand den nie wirklich so richtig gruselig. Nein, aber man hat sich gerne erschrocken irgendwie. Also ja, das war schon so. Und am Ende, wenn die ganzen Spinnen dann das Haus überrennen, das ist ja schon schaurig. Und John Goodman als Kammerjäger. Ja. Ist natürlich auch immer sehr gut. Wer war der Regisseur nochmal? Das ist auch der, der die ganzen Liebeskomödien... Das war, glaube ich, Frank Marshall. Frank Marshall war es, genau. Mit Produktion von Steven Spielberg. Ja. Aber zum Thema Horrorkomödien, ja. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Eddie wird jetzt protestieren, aber ich finde halt auch eine wirklich großartige Horrorkomödie ist Tanz der Teufel 2. Ist doch, oder? Wieso soll ich da protestieren? Weil du das vorhin gesagt hast, als irgendwie. Du kannst Zombie-Movie aus dann ja, ne? Das schließt sich ja nicht aus. Ist ja Shaun of the Dead auch eine Komödie und ein Zombie-Film. Ja, gut. Ey, Evil Dead 2 hätte ich sofort genannt. Das ist für mich auch klassische, also eigentlich der Prototyp von einer gut gemachten Horrorkomödie, weil einerseits ultra brutal, Braindead kannst du Braindead auch nehmen. Ich wollte ja sagen. Einerseits halt, aber gut, da sind wir ja im Prinzip im Splatter-Genre, was ja eh schon immer, das impliziert es ja schon, es ist so übertrieben, dass das halt einfach du es lustig findest irgendwie, ja. Aber auch gleichzeitig ist es irgendwie ultra krass und Evil Dead 2 ist für mich einer absoluten Lieblingsfilme so. Weil man sieht es ja speziell an Army of Darkness, das mehr den Komödien- und als den Horroraspekt in den Mittelpunkt gestellt hat, was ja teilweise Sequenzen von den drei Stooges dann drin hatte mit in die Augen stechen und allem drum und dran. Ja, aber das hast du auch ja schon im im zweiten Teil. In Evil Dead 2 hast du schon viele dieser Elemente, die sie dann im Prinzip nochmal konsequenter im dritten Teil ausgeführt haben und, und vielleicht auch ein bisschen übertrieben haben. Aber im zweiten Teil hast du schon richtig viele Bruce Campbell-Szenen, die reine Slapstick sind. Ich erinnere nur an die Szene mit der Hand, wo seine Hand oder seine Hand absägt und die Hand ihn einfach terrorisiert. Erst ist sie tot und er liegt, also seine Hand wird irgendwie als erstes zum Zombie und er liegt halt am Küchenboden, die Hand wacht vor ihm auf. Ja, und was macht die Hand? Sie will ihm halt irgendwie in die Scheiße reiten und zieht ihn halt über den Küchenboden und er wacht halt langsam auf und sieht, wie seine Hand ihn Richtung Kettensäge quasi zieht und findet es halt nicht geil und dann kämpft er halt gegen seine eigene Hand und wie sie es geschafft haben, dieser Hand irgendwie eine Personality zu geben, ja, und ich finde es einfach grandios, ich mag diese Szene, mit welcher Freude er dann sich die Hand absägt mit der Motorsäge, das ist für mich wirklich auch so richtig, ja, und man freut so richtig und dann sägt sich die Hand ab, ja. Oh, fängt an zu schreien. Ja. Und sie ist immer noch nicht tot danach. Nee. Ja, eiskalte Hände auf jeden Fall, gutes Beispiel, ja. Ja, absolut. Ja, nee. Aber sonst schon so Horrorkomödien in letzter Zeit, so, da sind wir wieder bei dem, im Moment muss alles sehr auf Realismus getrimmt sein und sehr mit in der echten Welt verwurzelt und so, da findest du komödiantische Elemente jetzt gerade relativ selten in Horror. Ja, oder du hast so einen Crap wie diese ganzen Movie, weißt du, die von dem, wie heißen die? Scary Movie und so. Die Jungs, die jetzt halt auch hier Epic Movie und bla bla bla gemacht haben. Ja, das fing ja mit Scary Movie genau, an. Genau, das ist ja aus der Reihe. Ja, mit Crappy Movie kommt dann wahrscheinlich demnächst. Shitty Movie. Ganz schlimm, ey. Nee, auch, was man zu Horrorkomödien dazu zählen kann, ich glaube, wir haben im ersten Teil ein bisschen schon drüber gequatscht. Fand ich immer als Kind immer ganz cool und habe mir auch die DVD-Box zuletzt geholt, die Critters, speziell im ersten Teil. Leonardo DiCaprio im vierten. In Teil 3. Oder Teil 3? Ja, im vierten war im Weltraum. Ja, ach schon. Ja. Ey, also Critters 1 war auch früher so einer, ich weiß noch, den hatte. Kleines Anekdötchen, mein Nachbar, der hatte immer die krassen Horrorfilme auf VHS und so und der hatte dann Critters und ich kannte das vom Filmplakat nur irgendwie aus der Videothek und dachte halt, oh ey, den können wir nicht gucken, der ist viel zu krass. Schau dir die Zähne an dem Teil, ey, das geht nicht. Ja, richtig krasse Monster und Critters und das ist bestimmt der krasseste Film, den wir je gucken werden. Dann haben wir halt Critters geguckt und ich fand den halt total geil irgendwie. Ist es nicht auch irgendein Rocker, der da... Genau, der Rockstar vor allem mit den kleinen Touches fand ich immer ganz gut, dass er genauso aussieht wie der Rockstar oder im zweiten Teil. Mit seiner schönen Frisur. Mit dem Playboy-Model im zweiten Teil, wo und die hat er auch noch repliziert von der Zeitschrift, dann war noch die Klammer von der Zeitschrift repliziert im Bauch. Also Critters ist so ein bisschen das Gremlins für Erwachsene. Stimmt. So finde ich, aber fand ich schon eigentlich... Also Critters 1 ist wirklich ein Klassiker, finde ich. Die Nachfolger fand ich alle nicht mehr so geil, aber da waren schon viele Elemente. Ich habe immer noch eine Szene, die fand ich immer cool, wo die auf einer Bowlingbahn sind und dann kommen halt diese Alien oder die Critters Jäger, die irgendwie vom anderen Planeten kommen, um halt die Critters zu jagen auf der Erde. Critters sind halt so kleine Bällchen, so kleine runde Stachel-Igel-Monster. Und dann gibt's halt auch diese Alien-Jäger, die halt jagen. Und die nehmen halt die Gestalt oder die können halt ihre Gesichter verändern und dann laufen die halt irgendwie da rum, sind auf einer Bowlingbahn und dann wissen die aber nicht, wie eine Bowling funktioniert und sind halt voll die krassen Typen. Dann nimmt er halt so eine Bowlingkugel in die Hand, guckt so die Bowlingkugel an, guckt so auf die Kegel und dann wirft er halt einfach diese Bowlingkugel auf die Kegel direkt und die zerspringen halt alle, ja, und hat halt einen Strike gemacht. Ja, so. Und so funktioniert. Das war halt einfach, irgendwie fand ich immer sau coole Szene, so wie der da hingeht und einfach die Bowlingkugel da hinhaut. Meine Lieblingsszene war, ich glaube, das ist der zweite Teil, wo sie sich zu dieser gigantischen Critterskugel zusammen. Super, ja, genau, die Riesenkugel. Und dann über den einen Typ drüber rollen und der ist dann komplett abgenagt. Zappelnde rote Gerippe. Ja, ja. Das ist voll schlimm, als ob er noch schreit, als ob er noch nicht gerafft hat, dass er schon gar nicht mehr da ist. Critters war ja eigentlich auch, wurde gar nicht als so hart angesehen, ne? Weil ich kann mich erinnern, also mein erstes Mal, als ich Critters gesehen habe, den habe ich im Fernsehen gesehen. Damals kam samstags oder freitags auf ARD um 21:45 oder so um den Dreh rum, da kamen immer Horrorfilme. Mit dem Intro? Nee, das war beim ZDF. Das war beim ZDF. Aber ich habe immer Angst gehabt vor dem Intro. Da kam halt Critters und dann kam dann irgendwann noch der geile Spinnenfilm mit William Shatner. Oh. Mörderspinn. Ja, ich glaube Mörderspinn. Alter, ein Klassiker. Aber ey, das war so eine Phase, da kam auf ARD immer irgendwie samstags um 21:45 Ja, ich weiß, ich kann mich noch dunkel erinnern. Ich habe mir angefleht, bitte, bitte, lass mich diesen Critters-Film gucken, ja. Und ich war hellauf begeistert, also das war richtig schön. Das war auch nicht zu hart. Also, nö, es hat das richtige Maß gehabt, um den als Kind auch noch vernünftig gucken zu können. Also ich meine, unabhängig. Da gab es noch so schöne andere Sachen. Da gab es noch die Ghoulies, die aus dem Klo kamen. Und dann gab es noch Gate, die Unterirdischen. Da wollte ich jetzt drauf, Gate, die Unterirdischen, Teil 1 und Teil 2, mit Stop-Motion-Technik. Fand ich beide Metal, super. Heavy Metal, 80er Heavy-Metal-Hommage hoch 10, ja. Super cool. Ja, okkulte Experimente oder okkulte Messen im Haus und dann beschwört ein Kind ein Tor zur Hölle irgendwie aus dem Untergrund auf mit Stop-Motion-Figuren, die rauskommen und dann super alle terrorisieren. Geil. Das war echt geil. Fand ich echt schön. Und was dann da auch in der Phase irgendwie mitkam, war, was jetzt heutzutage leider auch echt wirklich traurigerweise in Vergessenheit geraten ist, das Böse, Phantasm. Ist das gesehen. Mit dem Tallman der Tallman und der Kugel, und oder? Den Kugeln. Ja. Ey, und da gibt es, glaube ich, 3 oder 4 Teile. Der erste ist Hammer. Also super, super. Leider heutzutage komplett in Vergessenheit geraten. Ne? Komischerweise. Ja, stimmt, aber ich kann mich voll an den erinnern. Also, ist das nicht auch ein Computerspiel? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dafür ein Computerspiel gab. Es ist auf jeden Fall, habe ich nur zuletzt gesehen, dass sie die DVD-Boxen mit so dieser Kugel nochmal aufgelegt haben, dass du die auch holen kannst. Als Spiel habe ich es nicht in Erinnerung. Oder wahrscheinlich ist es an mir dann damals aber vorbeigegangen. Aber das war schon böse irgendwie. Das war echt cool. Also das Böse. Gut, blöder Titel, aber... Ja, es ist halt... aber allein der Tallman, genauso wie damals bei Poltergeist 2, ich fand diesen Pfarrer... Ich fand diesen Priester, der da die ganze Zeit immer da an dem Haus irgendwie vorbeikam und irgendwie versucht hat, in der Familie so ein bisschen Zwietracht zu schälen, mit seinem Gesang und so, fand ich richtig cool. Auch diese Rückblenden, wie er da in der Höhle hockt und seine ganzen Gläubiger um sich geschart hat und dann irgendwie folgt mir ins Licht oder irgendwie sowas. Richtig geile Figur. Ja. Mhm. Also das war noch schöne, ja, atmosphärischer Horror irgendwie. Sagt dir alles nichts, Eddie, oder was? Na klar. Warum Doch, guckst du mich dann mit vorgeschobener Unterlippe so an? Wolf ist jetzt gerade kurz rausgegangen. Ich würde einen einzigen Film noch machen, dann machen wir Schluss für heute. Dann haben wir noch genug Material für die nächsten 15 Horror-Podcasts. In Sachen Horror-Komödien, Halbkomödie, ein bisschen weniger Horror, obwohl doch eigentlich schon, aber auch Monsterfilm. Auch einer meiner Lieblingsfilme aus den 80ern habe ich zu Hause als HD-DVD Im Land der Raketen. Oh. Oh, großartig. Land der Raketenwürmer. Tremors. Ich habe ihn in der Bibliothek, ich habe ihn da stehen sehen. Ich hatte irgendwo, glaube ich, bei Sabine Sauer hier, hatte ich mal irgendwas erfahren von wegen nette Hommage an das 50er-Jahre-Monster-Kino und so weiter. Ich habe ihn mir angeguckt. Ich habe ihn mir danach, glaube ich, mindestens 10-mal noch wieder angeguckt. Hat jeder, glaube ich, gemacht. Weil er stimmt. Er ist einfach so rund. Das ist ein Buddy-Movie-Horror-Film so ein bisschen. Ja. Mit Kevin Bacon, Fred Ward. Das ist super. Und aber auch cool rübergebracht. Ja. Das klappt immer wieder. Die Musik ist auch geil. Ja. Also so man, cool, es ist wirklich ein cool schöner rübergebracht. Ja, also, und die Effekte sind auch nicht schlecht. Schnapoiden. Victor Wong, großartig. Ja, wer nicht weiß, worum es überhaupt dort geht, Land der Raketenwürmer, der Titel müsste eigentlich alles aussagen. Muss man sich vorstellen, wie diese Riesenwürmer aus Dune, aus dem Film und dem Buch, in kleinerer Variante in Texas, glaube ich. Ja, und mit selbstständigen Zungen. Genau, und muss man vorstellen, dann die Leute, die in Texas, wir sind auf einer Farm oder irgendwie auf dem Lande dort. Nee, das ist so eine kleine Stadt. Mit den Perfection paar Häuser, glaube ich. So. Paar Häuser mit Perfection, mit, ich glaube auch, ja. Stimmt, mit dem Waffenfreak, der sich da dort eingenistet hat. Ja, die sind ja außerhalb, die hatten ja so in so quasi so mit dass du aus weiter Entfernung Eindringlinge erschießen kannst. Ja, und wohnten die halt schon abseits. Also, genau. Und die beiden Typen wohnten im Grunde in ihrem Truck. Stimmt. Also so viele waren es da nicht, da waren ein paar Häuser. Die Grundidee von dem Film war dann eben gewesen, wenn du, ich weiß gar nicht mehr, wo die Monster dann dort hergekommen sind, aber wenn du über den Untergrund oder über den Grund gelaufen bist, normal über den Fußboden, hast du ja gleichzeitig Schwingungen auf dem Boden abgegeben. Und diese Schwingungen konnten wohl von, Würmern, die unterirdisch leben, Raketenwürmern aufgenommen werden. Man kann dich natürlich nicht hören, Wolf. Ich rufe ab und zu mal lauter was in die Runde. Raketenwürmer, damit ist doch schon alles gesagt. Raketenwürmer, oh mein Gott. Normale Würmer wären einfach zu langsam, ist doch klar. Und ja, daraus entsteht eben ein richtig lustiger, guter, gruseliger, spannender Film, Katz-und-Maus-Spiel, alles mit drin, was man sich vorstellen kann. Also es ist echt ein echt großartiger Film, ein gutes Stück 80er Jahre. Und sogar gut besetzt. Ich meine, Fred Ward. Fred Ward, Kevin Bacon. Ich finde auch, ja. Bobby Lynn Baxter. Also man kann die danach, die Filme, die danach kamen, die kann man vielleicht mal gucken, aber die sind nicht wirklich gut. Ich glaube, der Zweier war noch ganz okay. Ich meine, der Dreier war, wo sie was anderes waren, so kleine Bälle mit Nee, im Zweier fangen sie an zu laufen. Das war der Zweier, okay. Da kriegen sie dann auf einmal Beine. Und im dritten Teil... Der Dreier ist ein Prequel. Im dritten Teil spielt nur der Walter mit. Die anderen sind dann, im zweiten spielt der Fred Ward noch mit, hat sich darauf spezialisiert quasi, diese Raketenwürmer dann mittlerweile quasi professionell irgendwie auszuteilen. Und auf diese Rolle vor allen Dingen. Ja, genau. Und im dritten Teil geht es dann auf einmal nur noch um den Walter, beziehungsweise dann ist Walter die Hauptfigur. Ja. Aber wie die Viecher dann da aussehen, aber es gibt doch auch noch so ein Prequel. Wo es gibt einen vierten Teil, das ist es wahrscheinlich. Ja. Ja. Wo es so ein bisschen im Westen, im Wilden Westen, also es ist dieselbe Stadt quasi und dieselben Charaktere, aber halt also wie Zurück in die Zukunft 3 halt. Oder wie alle Zurück in die Zukunft. Da hat sich auch nie was geändert irgendwie. Ja. Aber der hatte auch wirklich Charme. Also ja, finde ich auch Charme ist richtig das Wort. Ist, die Atmosphäre, das Setting, das passt alles an dem Film. Also das ist auch ein, wie gesagt, ich habe ihn mir nach dem ersten Mal mindestens noch 10 Mal hintereinander angeguckt. Das war großartig. Einer der Filme, der dann immer im Anschluss? Direkt im Anschluss, ja. Ich hab früher, so eine lange Nacht. Ich bin früher immer in die Videothek gegangen, habe mir freitags einen Film ausgeliehen, weil über sonntags, glaube ich, war es dann umsonst und habe einen Tag zurückgegeben. Mehr. Ja, und musste also quasi dann halt einen Tag umsonst konnte ich den dann gucken und habe mir dann freitags ausgeliehen, wenn der Film geil war, habe ich ihn dann samstags nochmal geguckt, habe sonntags nochmal geguckt und wenn die Zeit es zugelassen hat, auch montags. Mhm. Ja. Und hast versucht auswendig zu lernen, nicht nochmal ausleihen. Ich muss zugeben, damals, ich habe mir aus diesem geilen, ich weiß nicht mehr, was für ein Katalog es war, ich habe mir so einen schönen Kopierschutzknacker organisiert, legal gekauft. Ja, natürlich. Ja, Makrovisions, den Blocker, haben wir schon drüber geredet. Hab mir dann nochmal eine Sicherheitskopie von Tremors angelegt. Ja, völlig legal. Eine durftest du ja machen, glaube ich. Eine durfte ich machen, damals war es ja noch nicht so ein strenges Copyright. Eben, aber sowas machen wir ja sowieso nicht mehr. Nee, also jetzt geben wir 5 Euro für die DVD aus und dann hat sich die Sache. Ich habe mir die Box inzwischen auch gekauft. Also nur mal dazu, diese Filme verdienen es, dass man sie kauft. Bei BitTorrent.com. Nee, bei doch Amazon, glaube ich. Nee, er hat wirklich viele DVDs bei sich. Ja. Ich kann es bezeugen. Nicht mehr als ich. Ja, man weiß es. What the fuck, man? Ja. Ihr habt ähnlich große Sammlungen. Genau. Wir müssen mal eine offizielle Zählung oder sowas bei euch machen und sehen, wer der größere Filmnerd ist, einfach. Ja gut, das jetzt nochmal zum Land der Raketenwürmer, bevor wir uns jetzt noch so weiter verquatschen und die nächsten 25 Stunden hier sitzen. Ja, wir aber es haben gibt noch Filme, über die wir reden müssen. Ja, aber das machen wir beim nächsten Mal, aber weil wir müssen auch irgendwann mal wirklich Schluss machen. Wir sind bei weit, weit über 2 Stunden bereits gelandet. Kommt noch ein dritter Teil? Ein dritter? Ernsthaft? Nein, ja, vielleicht auch nicht. Cliffhanger. Es kommt noch ein dritter Teil, es kommt noch ein vierter Teil und vielleicht sogar ein fünfter Teil. Weil oh, die Japano-Horror. Ich dachte, wir sind an dem Punkt. Achso, ja gut, dann bring uns noch mal raus, Grummler.